so wie das erste Mal, als sie sich in Liebe vereinten, beide zum Lager eilend, den eigenen Eltern verborgen. Und er trat vor sie hin und sprach und sagte die Worte: Hera, wo strebst du hin, dass du so vom Olympos hierher kommst? Pferde und Wagen fehlen dir doch, um sie zu besteigen. Aber mit listigem Sinn sprach zu ihm da Hera, die Herrin: Grad gehe ich hin zu den Grenzen der fruchtbaren Erde, zu sehen Okeanos, den Urquell der Götter, und Thetis, die Mutter, die mich in ihren Häusern sorgsam erzogen und nährten. Diese will ich besuchen, ihr endloses Zanken zu schlichten, denn schon lange gehen die beiden sich aus dem Wege, meiden das Lager der Liebe, da Zorn ihr Gemüt hat befallen. Aber unten am Fuß des quellreichen Ida-Gebirges steht das Gespann, das mich tragen wird übers Feste und Feuchte. Jetzt aber komme ich deinetwegen hierher vom Olympos, dass du mir nicht hernach zürnst, wenn ich wortlos davongehe hin zu dem Palaste des tiefen Okeanos-Stromes. Ihr antwortete Zeus, der Wolkenballer, und sagte: Hera, dorthin kannst du dich auf den Weg auch später noch machen. Komm, legen wir uns ins Bett und erfreuen wir uns an der Liebe. Noch nie hat Liebeslust nach einer Frau oder Göttin mir das Herz in der Brust so rings überströmt und bezwungen, selbst nicht, als ich in Liebe entbrannt war zur Gattin Ixions, des Peritos Mutter, der gleich gut riet wie die Götter, noch als es Danae war, Akrisios Tochter, mit schönen Fesseln, die Perseus gebar, der hervorstach unter den Männern, noch als Phoenix Tochter des weitberühmten ich liebte, die den Gottgleichen mir gebar, Radamantis und Minos, noch da Semele ich liebte, noch Alkmene in Theben, die den kühnen Herakles mir als Sohn hat geboren, aber Semele gebar Dionysos, Wonne der Menschen, noch als es Demeter war, die Schöngezopfte, die Herrin, noch auch die herrlich prangende Leto, noch auch du selber, so wie ich jetzt dich begehre, von süßem Verlangen ergriffen. Aber mit listigem Sinn sprach zu ihm da Hera, die Herrin: Was für ein Wort, Kronide, du Schrecklichster, hast du gesprochen? Wenn dich danach jetzt gelüstet, dich hier in Liebe zu lagern, auf den Gipfeln des Ida, so ist dies doch alles ganz sichtbar. Wie wäre das, wenn uns einer der ewig lebenden Götter beide schlafend erblickte und ginge, es alle die Götter wissen zu lassen? Nicht kehrte zu deinem Haus dann zurück ich, aufgestanden vom Lager, ein Ärgernis wär's, aber sicher. Doch wenn du wirklich es willst und es im Herzen dir lieb ist, so hast du eine Kammer, die dir Hephaistos, dein eigener Sohn, hat gefertigt und hat dichte Türen gefügt an die Pfosten. Lasst uns dorthin gehen und liegen, da das Lager dir zusagt. Ihr antwortete Zeus, der Wolkenballer, und sagte: Hera, fürchte du nicht, dass ein Gott oder einer der Menschen dieses sieht. Ich hüll dir um uns eine goldene Wolke, derart dicht, dass selbst Helios' Blick nicht hindurch zu uns dringe, von dem her doch das schärfste Licht strahlt, um etwas zu sehen. Also sprach Kronos' Sohn und schloss in die Arme die Gattin. Unter ihnen ließ die Erde, die göttliche, frisches Gras und tauigen Klee und Krokos sowie Hyakinthos sprießen, dichten und weichen, der sie von der Erde emporhob. Darauf lagerten beide und deckten sich zu mit der schönen goldenen Wolke, und glitzernde Tautropfen fielen hernieder. So schlief er ruhig, der Vater, auf der Gargaron-Spitze, hielt in den Armen die Gattin, von Liebe und Schlaf überwältigt. Eilend lief hin der erquickende Schlaf zu den Schiffen Achaias, Kunde zu bringen dem Erdbeweger, dem Erdenerschütterer. Dicht trat er hin zu ihm und sprach die gefiederten Worte: Aus vollem Herzen hilf den Danaen jetzt, o Poseidon, und verleih ihnen Ruhm, wenn auch nur eine Weile, solang noch Zeus schläft, da ich ihn in sanften Tiefschlaf gehüllt hab. Hera aber hat ihn betört, sich in Liebe zu lagern. Sprach es und ging hinweg zu den ruhmvollen Stämmen der Menschen. Ihn aber hatte er noch mehr gereizt, den Achaiern zu helfen. Gleich sprang der Gott vor unter die Ersten, lautstark befehlend: Wollen wir wieder, Argeier, den Sieg überlassen dem Hektor, Priamos Sohn, dass die Schiffe ernehme und Ruhm sich gewinne? Freilich, deswegen redet der Sohn prahlt, weil Achilleus bei den bauchigen Schiffen zurückbleibt, grollend im Herzen. Aber nachdem wird gewiss die Sehnsucht nicht allzu groß sein, wenn wir andern uns eifrig bemühen, einander zu helfen. Auf denn, befolgen wollen wir's alle, wie ich es sage. Tun wir uns um die Schilde, die besten und größten im Heere, schützen wir unsere Köpfe mit strahlenden Helmen aus Bronze, greifen wir mit den Händen nach den mächtigsten Lanzen und gehen wir. Ich führe euch an, und nicht mehr wird Hektor, Priamos Sohn, uns dann widerstehen, so sehr er darauf aus ist. Wer aber standhaft im Kampf ist, mit kleinem Schild an der Schulter, der gebe ihn einem Schwächern und nehme sich einen Größern. So sprach er, und die hörten willig auf ihn und gehorchten. Diese ordneten trotz ihrer Wunden die Könige selber. Tydeus Sohn und Odysseus und Atreus Sohn Agamemnon schritten die Reihen ab und ließen sie tauschen die Waffen. Starke erhielt der Starke und gab die Schwächern dem Schwächern. Und als sie sich nun mit dem funkelnden Erze gewappnet, brachen sie auf, und voran ging Poseidon, der Erdenerschütterer, der das furchtbare, scharfe Schwert in der kräftigen Hand hielt, das einem flammenden Blitz glich. Dem nahe zu kommen verbietet sich im leidigen Kampf, es hemmt der Schrecken die Männer. Aber die Troer ordnete drüben der strahlende Hektor. Ja, damals spannten die Schlinge des schrecklichsten Kriegsstreits Poseidon, er, der Schwarzgelockte, und der strahlende Hektor, dieser den Troern helfend, jener jedoch den Argeiern. Hochauf wogte das Meer gegen Lagerhütten und Schiffe der Argeier, die prallten zusammen mit gellendem Kriegsruf. Nicht brüllt so laut des Meeres Gewoge gegen das Festland, aufgewühlt von der See her vom leidigen Blasen des Nordwinds. Noch auch ist so stark das Prasseln des lodernden Feuers in den Schluchten des Bergs, wenn es ausbrach, den Wald zu verbrennen, noch tost so heftig der Wind um die laubigen Kronen der Eichen, der doch noch mehr als Wasser und Feuer braust, wenn er wütet, so wie da der Troer und der Achaier Gebrüll war, als sie mit furchtbarem Kriegsruf gegeneinander sich warfen. Aber auf Ajas schoss als erster der strahlende Hektor, als er ihm gerade war zugewandt, und verfehlte sein Ziel nicht. Dorthin, wo über der Brust sich die beiden Tragriemen kreuzten, einer vom Schild und der andere vom Schwert mit silbernen Nägeln, die beiden schützten die zarte Haut. Aber Hektor ergrimmte, dass ihm das schnelle Geschoss umsonst aus der Hand war entflohen, und zu der Freunde Schar wich er zurück, den Tod so vermeidend. Ihn aber traf, wie er wegging, der Telamonide, der große Ajas, mit einem Stein, wie dort viele als Stützen der schnellen Schiffe zu Füßen der Kämpfenden rollten, hob davon einen, warf ihn gegen die Brust übern Schildrand nahe dem Halse, dass er durch den Wurf wie ein Kreisel taumelnd sich drehte. und wie wenn unter dem Schlag des Vaters Zeus eine Eiche niederstürzt, entwurzelt, und ihr entsteigt ein ganz arger Schwefelgestank, und dem, der es aus der Nähe mit ansieht, sinkt der Mut, denn der Wetterstrahl des Zeus ist bedrohlich. So sank Hektors Kraft schnell hin in den Staub auf den Boden. Aus der Hand ließ er fallen die Lanze, und auf ihn stürzten Schild und Helm, und die erzverzierte Rüstung erklirrte. Die aber jauchzten laut auf und rannten herbei, die Achaier, hoffend, ihn fortzuziehen, und schleuderten dicht ihre Lanzen, aber keinem gelang zu verwunden den Hirten des Kriegsvolks. Weder durch Stoß noch durch Wurf, denn zuvor traten um ihn die Besten. Polydamas, Aeneas und auch der edle Agenor und Sarpedon, Fürst der Lykier, sowie der tüchtige Glaukos. Auch von den anderen ließ ihn keiner im Stich, sondern vor ihn hielten sie die gerundeten Schilde, ihn hoben und trugen fort aus dem notvollen Kampf die Gefährten, bis er zu den schnellen Pferden gelangte, die hinter der Schlacht und dem Wirrwarr des Kampfes standen, mitsamt dem Lenker und kunstreich gemusterten Wagen. Diese trugen zur Stadt ihn, der unter den Qualen schwer stöhnte. Doch als sie nun an die Furt des lieblich fließenden Xanthos kamen, des wirbelnden Stromes, den Zeus, der Unsterbliche, zeugte, legten sie ihn vom Gespann auf die Erde und schütteten Wasser über ihn. Da kam er zu sich, schlug auf seine Augen, setzte sich auf die Knie und spie schwarzwolkiges Blut aus. Wieder nach hinten sank er zur Erde, die Augen umhüllte finstere Nacht. Das Geschoss hielt die Lebenskraft noch gefesselt. Als die Argeier nun sahen, wie Hektor schied von dem Kampfplatz, stürmten sie heftiger los auf die Troer, gedenkend der Kampflust. Ajas der Schnelle, Oileus' Sohn, traf weit aus als erster, ihm nachspringend, den Satnios mit dem Speer, dem geschärften Enops' Sohn, den die tadelfreie Nymphe der Quelle einst dem weidenden Enops gebar am Fluss Satnioeis. Auf ihn ging los der lanzenberühmte Sohn des Oileus und stieß ihm in die Flanke. Der fiel auf den Rücken und um ihn kämpften die Troer und Danaer nun in erbitterter Feldschlacht. Da nahte ihm Polydamas, der Lanzenschwinger, als Schützer, Panthoos Sohn, und traf Protoenor rechts in die Schulter des Areilikos Sohn. Durch die Schulter drang da die wuchtige Lanze, er fiel in den Staub, seine Hand einkrallend ins Erdreich. Und Polydamas rühmte sich über die Maßen, laut schreiend, wahrlich, ich denke, da ist dem mutigen Panthoos Sohne nicht umsonst aus der wuchtigen Hand die Lanze geflogen, sondern ein Argeier empfing sie im Leib, und ich meine, auf sie gestützt wird er zum Hause des Hades hinabgehen. Sprach's, doch sein Jubel erweckte Kummer bei den Argeiern, und den kampfgesinnten Ajas traf er am tiefsten, Telamons Sohn, denn diesem am nächsten war er gefallen. Schnell warf er dem Weichenden nach die schimmernde Lanze, zwar vermied Polydamas selbst das schwarze Verhängnis seitwärts springend, doch Archelochos, Sohn des Antenor, wurde erwischt, denn dem hatten die Götter Verderben beschlossen. Den nun traf er an der Fuge von Haupt und von Nacken an dem obersten Wirbel und schnitt ihm durch beide Sehnen. Und ihm schlug viel früher das Haupt und der Mund und die Nase auf am Boden als Unterschenkel und Knie, wie er stürzte. Ajas schrie Polydamas nun zu dem untadeligen Krieger, »Polydamas, denk nach und sag mir die lautere Wahrheit. Wiegt der Tod dieses Mannes nicht auf den des Protoenor? Denn nicht gering scheint er mir und nicht von niederer Herkunft, sondern ein leiblicher Bruder Antenors des Pferdebezähmers oder ein Sohn, glich er ihm der Abkunft nach doch am meisten. Sprach es, wohl wissend, wer's war, und Schmerz erfasste die Troer. Da traf Akamas den Promachos mit dem Speer, den Boioter, seinen Bruder umschreitend, den der an den Füßen hinwegzog. Über ihm triumphierte Akamas gewaltig laut schreiend: Maulhelden, ihr Argeier, unersättlich im Prahlen, sicher wird nicht uns allein Beschwernis und Drangsal stets treffen, sondern einmal werdet auch ihr so wie dieser erschlagen. Seht, wie Promachos euch von meiner Lanze bezwungen schläft, damit nicht lange für den Bruder das Blutgeld unbezahlt bleibe. Darum mag auch mancher Mann sich wohl wünschen, einen Verwandten zu hinterlassen als Wehrer des Unheils. Sprach's, doch sein Jubel erweckte Kummer bei den Argeiern, und den kampfgesinnten Peneleos traf er am tiefsten. Gegen Akamas stürzt er, doch der stellte nicht sich dem Ansturm des Peneleos, des Gebieters, den Ilioneus traf's, Phorbas Sohn, des Schafherdenreichen, den Hermes am meisten unter den Troern geliebt und ihm Herdenreichtum verliehen, von dem gebar den Ilioneus als einzgen die Mutter. Den stach er unter der Braue jetzt in die Höhle des Auges und stieß den Augapfel aus. Der Speer durchdrang ihm das Auge und das Genick, und er setzte sich und breitete beide Arme aus. Peneleos zückte das Schwert, das Geschärfte, und schlug ihm voll auf den Nacken und schmetterte nieder zu Boden ihm das Haupt mitsamt Helm. Und noch stak die wuchtige Lanze tief im Auge drin. Der hielt es wie einen Mohnkopf hoch, zeigte es den Troern und sprach triumphierend die Worte: Richtet ihr Troer Vater und Mutter aus des erlauchten Ilioneus, sie sollen Klage anstimmen zu Hause, denn auch nicht des Promachos Gattin, des Sohns Alegenors, wird sich der Heimkehr des Gatten erfreuen, wenn einmal aus Troja wir mit den Schiffen nach Hause kehren, wir Söhne Achaias. Sprach's, und sie alle ergriff an den Gliedern unten ein Zittern, und jeder spähte, wohin er dem jähen Verderben entrinne. Sagt mir nun, Musen, die ihr bewohnt, die olympischen Häuser, wer da als erster Achaier sich blutige Beute von Männern holte, seit die Schlacht drehte, der ruhmvolle Erdenerschütterer. Ajas als erster, Telamons Sohn, streckte Hyrtios nieder, Gyrtios Sohn, den Führer der unerschrockenen Myser. Aber Antilochos tötete Phalkes und Mermeros beide. Und Meriones schlug den Hippotion tot und den Moris. Teukros erlegte den Proton dann sowie Periphetes. Atreus Sohn aber stieß Hyperenor, den Hirten des Kriegsvolks, in die Flanke. Das Erz ließ die Därme blutig entquellen, sie zerreißend. Und aus der geschlagenen Wunde flog eilends ihm sein Lebensodem, und dunkel umfing ihm die Augen. Aber die meisten erlegte der schnelle Sohn des Oileus, Ajas, denn keiner war ihm gleich, mit den Füßen zu folgen, wo Männer flohen, wenn Zeus in ihnen Schrecken erregte. 15. Gesang. Der Gegenangriff bei den Schiffen. Aber nachdem sie die Palisaden durcheilt und den Graben fliehend und viele getötet waren von der Danaer Händen, machten sie bei den Wagen Halt und blieben da stehen, grün-gelb vor Angst und in Schrecken versetzt. Da erwachte auf Idas Gipfeln Zeus an der Seite der golden thronenden Hera, und er sprang auf, trat hin und sah die Achaier und Troer in wilder Flucht, die einen, die andern, sie jagend von hinten, die Argeier, und unter ihnen den Herrscher Poseidon. Hektor sah in der Ebene erliegen, umringt von Gefährten, Der litt an schwerer Atemnot, war ohne Besinnung, bluterbrechend, da nicht der Schwächste ihn traf, der Achaier. Mitleid erfasste beim Anblick den Vater der Menschen und Götter. Schrecklich, mit finsterem Blick sprach er dazu Hera die Worte: So hat denn wirklich unheilstiftend, unbändige Hera, Hektor dein Trug aus dem Kampf geworfen, verängstigt die Krieger. Wahrlich, ich weiß nicht, ob du nicht als Erste kostest die Früchte deines leidvollen Anschlags und ich mit Hieben dich peitsche. Oder weißt du nicht mehr, wie du von oben herabhingst, mit zwei Ambossen an den Füßen, die Arme mit goldener, unzerreißbarer Fessel gebunden? In Äther und Wolken hingst du. Da waren die Götter empört auf dem hohen Olympos. Doch gelang ihnen nicht, sich nahend dich zu befreien. Wen ich da packte, den warf ich hinab von der Schwelle, so daß er auf der Erde ohnmächtig aufschlug. Aber auch so ließ um Herakles den Edlen nicht los mich endloses Herzweh, den du mit Hilfe des Boreaswindes die Stürme beredend schicktest auf die raue Salzflut, ihm Schlimmes ersinnend, und ihn dann nach Kos der Wohlbevölkerten wegtrugst. Den rettete ich von dort und führt ihn zurück nach Argos Pferdeweiden, nachdem er viel Drangsal erduldet. Das ruf ich dir ins Gedächtnis, dass du mit Täuschen nun aufhörst, dass du siehst, ob dir helfen mag Umarmung und Lager, die du kamst von den Göttern zu täuschender Liebesverschmelzung. Sprach's, da erschauderte Hera mit sanftem Kuhblick die Herrin, und sie begann und sprach zu ihm die gefiederten Worte: Zeuge sei jetzt die Erde, der weite Himmel darüber und das Wasser der Styx, das hinabströmt, und welches der größte und auch der schrecklichste Eidschwur ist für die seligen Götter und dein heiliges Haupt und unser Lager der Ehe, bei dem ich wahrlich niemals nur so leicht hin würd schwören. Nicht auf mein Anstiften hin fügt Poseidon, der Erdenerschütterer, Schaden den Troern zu und Hektor bringt Hilfe den andern, sondern ihn treibt und heißt wohl der eigene Wille. Und wie er sie bei den Schiffen in Not sah, erbarmte er sich der Achaier. Aber wirklich, ich möchte ihm sogar raten, durch Zuspruch dorthin zu gehen, wohin du, dunkel umwölkter, vorangehst. Sprach's, da lächelte er, der Vater der Menschen und Götter, und er erwiderte ihr und sprach die gefiederten Worte: Wenn du nur künftig, Hera, mit sanftem Kuhblick, du Herrin, gleichen Sinnes mit mir im Kreis der Unsterblichen säßest, dann wird Poseidon, und ob er auch ganz anderes im Sinn hat, sehr schnell wandeln den Sinn nach deinem Herzen und meinem. Aber wenn du denn wahr und ohne falsch hast gesprochen, so geh du jetzt zu den Sippen der Götter und rufe du hierher Iris, so daß sie kommt, und den bogenberühmten Apollon. Sie gehe hin und das Kriegsvolk der erzumschirmten Achaier, um dem Herrscher Poseidon auszurichten, er solle nun ablassen vom Kampf und heimgehen zum eigenen Hause. Aber den Hektor treibe zur Schlacht hin, Phoibos Apollon, und hauche ihm wieder Kraft ein und lass ihn vergessen die Schmerzen, die ihn jetzt zerreiben im Innern. Doch die Achaier schlage er wieder zurück, dass feige die Flucht sie ergreifen und dabei in die ruderreichen Schiffe sich stürzen des Peliden Achilleus. Der sendet dann seinen Gefährten Patroklos in den Kampf. Den tötet der strahlende Hektor mit der Lanze vor Troja, nachdem jener blühende Krieger viele vernichtet, darunter Sarpedon, meinen göttlichen Sprössling. Aber aus Zorn wird den Hektor dann töten, der edle Achilleus. Von da an aber lass ich zum Gegenstoß von den Schiffen ausholen, ständig fort und fort die Achaier, bis dass sie Ilions ragende Burg durch Athenes Ratschlag erobern. Vorher geb ich nicht auf meinen Zorn und will keinem andern von den Göttern gestatten, den Danaern drunten zu helfen, ehe nicht jener Wunsch des Peleus Sohn sich erfüllt hat, wie ich zuerst ihm versprach und zugenickt mit dem Haupte an dem Tag, als die Göttin Thetis die Knie mir ergriffen, flehend, ich sollte Achilleus doch ehren, den Städtezerstörer. Sprach es, und willig gehorchte Hera, die Göttin mit weißen Armen, und schritt vom Ida-Gebirge zum hohen Olympos. Und wie der Geist eines Mannes sich aufschwingt, der über vieles Land schon kam und nun in klugen Gedanken sich ausmalt, ach, dort möchte ich sein oder dort, und vieles sich vorstellt, so rasch und eifrig flog dahin die Herrscherin Hera, kam zum steilen Olympos und fand die unsterblichen Götter im Palast des Zeus versammelt. Als diese sie sahen, sprangen sie alle auf und boten Willkommen ihr mit Bechern. Sie überging die andern. Von Themis allein mit den schönen Wangen nahm sie den Becher. Die lief ihr als erste entgegen und begann und sprach zu ihr die gefiederten Worte. Hera, was führt dich hierher? Du siehst ja völlig verstört aus. Sicherlich hat dich in Schrecken versetzt Kronos Sohn, der dein Mann ist. Ihr gab drauf Hera, die Göttin mit weißen Armen, zur Antwort, »Frage mich nicht danach, Göttin Themis, du weißt ja auch selber, wie hochfahrend sein Wesen ist und ganz ohne Nachsicht. Aber beginn mit den Göttern im Haus die gemeinsame Mahlzeit. Dies aber wirst du auch unter allen Unsterblichen hören, was für schlimme Dinge Zeus androht, und keineswegs allen, denk ich, wird das Herz erfreut sein, weder den Menschen noch den Göttern, wenn einer auch jetzt noch gut gelaunt tafelt. So sprach sie und setzte sich hin, die Herrscherin Hera. Unwillig wurden im Haus des Zeus da die Götter. Sie lachte nur mit den Lippen, doch blieb die Stirne über den dunklen Brauen in Falten, und unwirsch sagte sie unter allen, »Narren sind wir, dem Zeus zu grollen, beraubt des Verstandes, ja, da streben wir noch, ihm nahend sein Tun zu durchkreuzen, sei es mit Worten oder Gewalt, doch er schert keinen deutsich, fernab sitzend darum.« Denn er meint, den unsterblichen Göttern sei er bei weitem überlegen an Macht und an Stärke. Drum nehmt hin, was immer an Übeln erschickt einem jeden. Schon jetzt, denke ich, ist dem Ares Leid widerfahren, denn ihm liegt tot ein Sohn in der Schlacht, der liebste der Männer, er, Askalaphos, von dem Ares sagt, dass er sein sei. Sprach es, da schlug sich Ares die blühenden Schenkel mit seinen niederfahrenden Händen und sprach wehklagend die Worte, »Jetzt verargt es mir nicht, ihr Bewohner olympischer Häuser, wenn ich, den Tod meines Sohnes zu rächen, hinab zu Achaias Schiffen gehe, und wer mir bestimmt auch, zerschmettert vom Blitzstrahl des Kroniden, zu liegen im Blut und im Staub mit den Toten.« Sprach's und befahl seinen Söhnen Deimos und Phobos, die Pferde anzuschirren und tauchte selbst in die strahlende Rüstung. Da hätte nun ein größerer noch und anderer bitterer Zorn und Groll von Zeus die unsterblichen Götter betroffen, wär nicht Athene gestürmt aus Furcht um alle die Götter durch den Vorraum hinaus, den Stuhl, wo sie ruhte, verlassend. Und sie riss ihm vom Haupt den Helm und den Schild von den Schultern und stellte hin den ehernen Speer, den sie ihm aus der Wucht gen Hand nahm, und fuhr mit Worten an den stürmischen Ares. »Rasender, geistesgestörter, verloren bist du, Hast umsonst du Ohren zum Hören? Ist hin dein Verstand hin die Scheu vor dem Vater? Hörtest du nicht, was Hera weißarmig eben gesagt hat, die gerade jetzt von Zeus, dem Olympier, zurück ist gekommen? Oder möchtest du selber, nachdem du viel Schlimmes erduldet, kehren zum Olympos, wie sehr du betrübt bist, gezwungen und den anderen allen Pflanzen ein mächtiges Übel? Zeus wird nämlich sofort die Achaier und mutigen Troer stehen lassen und kommen voll Wut auf uns zum Olympos und der Reihe nach packen, wer schuldig ist und nicht schuldig. Drum leg ich jetzt dir nahe, um den Sohn nicht länger zu zürnen, denn schon mancher, der besser als er war an Kraft und an Armen, liegt erschlagen und wird noch künftig erschlagen. Es wäre schwierig, sämtlicher Menschen Geschlecht und Brut zu bewahren. Sprach's und hieß den stürmischen Ares zu sitzen im Sessel. Hera indes rief zu sich den Apollon heraus aus dem Hause und die Iris, die Botin zwischen den ewigen Göttern, und begann und sprach die gefiederten Worte zu ihnen. Zeus befiehlt euch beiden, zum Ida zu kommen, aufs Schnellste. Seid ihr dann aber gekommen und habt geblickt ihm ins Antlitz, so müsst ihr tun, wozu immer er antreibt und was er gebietet. Als sie gesprochen, ging sie zurück, die Herrscherin Hera, und setzte sich in den Sessel. Eiligst flogen die beiden und gelangten zur quellreichen Ida, der Mutter der Tiere, und fanden Zeus den Donnerer auf der Gargaron-Spitze sitzend, und kranzgleich umzog ihn eine duftende Wolke. Als die beiden gekommen vor Zeus, den Baller der Wolken, standen sie da. Sie erblickend wurde nicht zornig im Herzen, hatten sie schnell doch gehorcht den Worten seiner Gemahlin, und zu Iris sprach er zuerst die gefiederten Worte: Eil dich und geh, schnelle Iris, und melde Poseidon, dem Herrscher, alles dieses, und sei ja keine Botin von Lügen. Heiße ihn aufzuhören mit Schlacht und mit Kampf und zu gehen unter die Sippen der Götter oder zur göttlichen Salzflut. Falls er jedoch meinen Worten nicht folgt und sie in den Wind schlägt, so bedenke er alsdann im Verstand und im Herzen, dass er nur nicht, so stark er auch ist, es wage zu trotzen meinem Angriff. Bin ich an Kraft ihm doch weit überlegen, älter auch von Geburt. Doch scheut sich sein Herz nicht, auf eine Stufe mit mir sich zu stellen, vor dem doch auch andere zittern. Sprach es, und willig gehorchte die windschnelle, eilige Iris und stieg vom Ida-Gebirge zur heiligen Ilios nieder. Und wie wenn aus den Wolken Schnee fliegt, oder auch kalter Hagel unter dem Ansturm des äthergeborenen Nordwinds, so rasch und eifrig flog dahin die windschnelle Iris und trat heran und sprach zum berühmten Erdenerschütterer: Um eine Botschaft, Erdenbeweger mit schwarzblauer Mähne, dir zu bringen, kam ich von Zeus, dem Träger der Ägis, aufzuhören mit Schlacht und mit Kampf, heißt er dich, und zu gehen unter die Sippen der Götter oder zur göttlichen Salzflut. Falls du jedoch seinen Worten nicht folgst und sie in den Wind schlägst, droht auch jener, er werde, um sich im Kampf dir zu stellen, hierher kommen und befiehlt dir, vor seinen Armen auszuweichen, sei er an Kraft dir doch weit überlegen, älter auch von Geburt. Doch scheut sich dein Herz nicht, auf eine Stufe mit ihm sich zu stellen, vor dem doch auch andere zittern. Heftig gereizt sprach zu ihr der berühmte Erdenerschütterer: Nein doch! Da hat er, so mächtig er ist, überheblich gesprochen, wenn mit Gewalt er mich hemmen will, den Anrechten ihm gleichen. Denn drei Brüder sind wir von Kronos, die Rhea, geboren, Zeus und ich und als dritter Hades der Totengebieter. Dreifach ist alles geteilt, an der Herrschaft hat jeder so Anteil. Ja, da erlangte ich ewig, das graue Meer zu bewohnen, als wir losten, und Hades erlangte das düstere Dunkel, und Zeus erlangte den weiten Himmel in Äther und Wolken. Aber die Erde ist noch allen gemein und der hohe Olympos. Drum will ich nicht nach Zeus Willen leben, sondern zufrieden bleib er, so stark er auch ist, in seinem bescheidenen Drittteil. Doch mit Gewaltandrohung schreck er mich nicht wie den Feigling. Wär es doch besser für ihn, die eigenen Töchter und Söhne, die er selber gezeugt, zu schelten mit deftigen Worten. Die werden, wenn er sie antreibt, gehorchen, wenn auch gezwungen. Ihm erwiderte drauf die windschnelle, eilige Iris: Soll ich denn wirklich so, schwarzmähniger Erdenbeweger, diesen schroffen und starken Bescheid dem Zeus überbringen, oder lenkst du noch ein? Sind doch lenkbar die Herzen der Edlen. Dir ist bekannt, dass den Älteren stets die Erynien beistehen. Ihr gab zur Antwort darauf der Erdenerschüttrer Poseidon: Iris, Göttin, dies Wort hast ganz nach Gebühr du gesprochen. Trefflich wirkt sich auch aus, wenn ein Bote aufs Rechte bedacht ist, aber dies lastet als schrecklicher Kummer auf Herz und Gemüt mir, wenn er den Machtgleichen und zu gleicher Stellung Bestimmten wetternd anzufahren sich anmaßt mit grimmigen Worten. Aber für diesmal gebe ich ihm nach, wenngleich ich empört bin. Doch etwas anderes sage ich dir, und das drohe ich ernsthaft. Sollte er mir und Athene zum Trotz der Göttin der Beute gegen den Willen der Hera, des Hermes, des Herrschers Hephaistos, Ilios ragende Feste verschonen und nicht gewillt sein, sie zu zerstören, noch Übermacht den Argeiern zu geben, so wiss er, heilloser Zorn regiert dann zwischen uns beiden. Sprach's und verließ das achaiische Kriegsvolk der Erdenerschüttrer, ging und tauchte ins Meer. Ihn vermissten die Helden Achaias. Und da sprach zu Apollon Zeus, der Baller der Wolken: Gehe nun, lieber Phoibos, zum erzgepanzerten Hektor. Denn schon eilte der Erdenbeweger und Erdenerschüttrer in die göttliche Salzflut zurück und vermied meinen jähen Zorn. Denn vom Kampf hätten sicher auch die anderen erfahren, die da die untern Götter sind, rings um Kronos versammelt. So aber war es für mich viel besser und für ihn selber, dass er, wenngleich empört, zuvor meinen Händen gewichen, da der Kampf wohl nicht ohne Schweiß wär zu Ende gekommen. Du jedoch nimm in die Hände die reich mit Quasten besetzte Ägis und schüttle sie heftig und schrecke die Helden Achaias. Du aber, Ferntreffer, nimm dich an des strahlenden Hektor, so lang halt in ihm wach die Kraft, bis dass die Achaier fliehen zu den Schiffen und zum Hellespontos gelangen. Dann aber werde ich selbst mir Rat und Tat überlegen, wie von der Mühsal des Kampfes sich auch die Achaier erholen. Also sprach er, und willig gehorchte dem Vater Apollon und schritt hinab von den Bergen des Ida, gleichend dem schnellen Falken, dem Taubenwürger, dem schnellsten unter den Vögeln, und fand des streitbaren Priamos Sohn, den göttlichen Hektor, sitzend. Er lag nicht mehr, und eben erwacht aus der Ohnmacht, nahm er rings wahr die Gefährten. Die Atemnot und der Angstschweiß wichen, da ihn erweckte Zeus' Wille, des Trägers der Ägis. Nah trat zu ihm und sagte der Fernhintreffer Apollon: Hektor, Priamos Sohn, warum sitzt du fern von den anderen so entkräftet? Hat vielleicht irgendein Leid dich getroffen? Da sprach entkräftet Hektor zu ihm, der Schüttler des Helmes: Welcher Gott bist du, Bester, dass du so offen mich ausfragst? Weißt du denn nicht, dass bei der Achaier hinteren Schiffen mich, als ich seine Gefährten erschlug, der tüchtige Rufer Ajas mit einem Stein auf die Brust traf und aufhob die Kampfkraft? Und schon hatte ich geglaubt, die Toten und Hades Behausung heutigen Tags noch zu sehen, da ich fast meine Seele verhauchte. Zu ihm sagte der Herrscher, der Fernhintreffer Apollon: Fasse jetzt Mut. Einen solchen Beschützer hat dir Kronion her vom Ida gesandt, dir beizustehen und zu helfen. Phoibos Apollon mit goldenem Schwert, der ich dich bisher schon habe beschirmt, zugleich dich selbst und die ragende Feste. Aber auf jetzt! Treib an die Wagenkämpfer, die vielen, zu den bauchigen Schiffen die schnellen Pferde zu lenken. Ich aber gehe voraus und ebne den Pferden den ganzen Weg und werde zur Flucht dann treiben die Helden Achaias. Sprach's und hauchte große Kraft ein dem Hirten des Kriegsvolks. Und wie ein Pferd an der Krippe mit Gerste üppig gefüttert seine Fessel zerreißt und galoppierend durchs Feld stürmt, sich zu baden gewohnt im lieblich strömenden Flusse, und voller Stolz trägt es hoch das Haupt und es flattert die Mähne rings um die Schultern, auf seine strahlende Schönheit vertrauend, tragen die Knie es leicht zur gewohnten Weide der Pferde, so rasch bewegte nun Hektor seine Füße und Knie, als er die Kämpfer trieb, kaum vernahm er die Stimme des Gottes. Wie einen Hirsch mit Geweih oder eine verwilderte Ziege, Hunde treiben zur Flucht und landbewohnende Männer. Jene birgt zwar ein schroffer Felsgrat und schattiges Waldstück, denn den Verfolgern war nicht bestimmt, sie dort zu erreichen. Doch da erscheint, gelockt durch ihr Schreien, ein bärtiger Löwe auf dem Pfad, und schnell verscheucht er die Hetzenden alle. So verfolgten die Danaer ständig in Haufen so lange, zustechend mit den Schwertern und doppelschneidigen Lanzen, bis sie Hektor sahen, wie er abschritt die Reihen der Männer. Da erstarrten sie, allen fiel der Mut vor die Füße. Drauf aber sprach unter ihnen Thoas, der Sohn des Andraimon, der weit beste Aitoler, der sich verstand auf den Speerwurf, tüchtig war auch im Nahkampf. In der Versammlung besiegte kaum ein Achaier ihn, wenn die Jungen sich maßen im Reden. Wohlmeinend nahm er das Wort und redete so vor den Männern: Nein doch, ein großes Wunder sehe ich da mit den Augen, wie da von Neuem erstand, den Todesdämonen entronnen Hektor. Und sicher hat stark sich erhofft das Herz eines jeden, ihn hätten Ajas des Telamoniden Hände getötet. Doch ihn hat wieder einer der Götter bewahrt und gerettet, Hektor, der vielen Danaern schon die Knie gelöst hat, wie es auch jetzt, so meine ich, geschehen wird. Denn nicht ohne Willen Zeus des Donnerers tritt er als Vorkämpfer auf, so voller Kampflust. Auf denn, befolgen wollen wir es alle, wie ich es sage. Lasst uns der Masse befehlen, zurück zu den Schiffen zu kehren. Wir aber, die wir uns rühmen, die Besten zu sein in der Streitmacht, halten die Stellung, ob wir nicht zunächst ihm Einhalt gebieten mit erhobenen Speeren. Dann wird er, so mein ich, trotz Kampfgier sich im Herzen wohl scheuen, in die Danaer Menge zu tauchen. So sprach er, und die hörten willig auf ihn und gehorchten. Und die Ajas umstanden und Idomeneus, den Gebieter, Teukros, Meriones und Meges, der's aufnahm mit Ares, richteten jetzt die Front, die besten Kämpfer berufend, gegen Hektor und die Troer. In ihrem Rücken zog sich indes die Menge zurück zu den Schiffen Achaias. Nun stürmten dicht gedrängt vor die Troer. Es führte sie Hektor, mächtig ausschreitend, und vor ihm her ging Phoibos Apollon, Wolken umhüllt an den Schultern, und hielt die stürmende Ägis, die ringszottige, schreckliche, strahlende, welche der Götterschmied Hephaistos zu tragen dem Zeus gab, zum Schrecken der Männer. Die also hielt in den Händen der Gott und führte das Kriegsvolk. Doch die Argeier standen geschlossen, und Schlachtlärm erhob sich, scharfer von beiden Seiten. Es schnellten dahin von den Sehnen nun die Pfeile, und viele Speere von mutigen Händen blieben haften im Leib von jungen, kampfschnellen Kriegern, teils auch auf halbem Weg, eh die weiße Haut sie berührten, in der Erde stecken, lechzend am Fleisch sich zu sättgen. Und solange Apollon die Ägis hielt, reglos in Händen, derweil hafteten beider Geschosse, und hinsank das Kriegsvolk. Aber als er den rossschnellen Danaen blickend ins Antlitz jene schwang und selber dazu sehr laut schrie, da verstörte er ihr Herz in der Brust. Sie vergaßen den stürmischen Kampfgeist. Wie eine Rinderherde oder Großschar von Schafen vor sich hertreibt, ein Raubtierpaar im nächtlichen Dunkel, wenn es plötzlich einfällt und gerade der Hüter nicht da ist. Gerade so flohen die Achaier wehrlos, denn in sie sandte Schrecken Apollon. Doch Ruhm verlieh er den Troern und Hektor. Da erschlug Mann den Mann, als die festen Reihen durchbrochen. Hektor schlug den Stichios tot und Arkesilaos, diesen, den Führer der erzumschirmten boiotischen Truppen, jenen Menestheus, des mutgen treuen Gefährten. Aber Aeneas nahm Medon und Iasos ab ihre Waffen, der war ein Bastardsohn des göttergleichen Oileus, Medon, ein Bruder des Ajas, doch wohnte er in Phylake, fern vom Lande der Väter, weil einen Mann er erschlagen, Eriopis, der Stiefmutterbruder der Frau des Oileus. Iasos wiederum war zum Führer bestellte Athener, und sein Vater war Sphelos, den Bukoliden entstammend. Und Polydamas erschlug den Mekistheus, Polites Echios vorn im Gefecht, und Klonios, der göttergleiche Agenor. Paris traf den Deochos in die Schulter von hinten, als er im Vorkampf floh, und trieb das Erz ganz hindurch ihm. Während die Waffen sie raubten, da stürzten bereits die Achaier in den ausgehobenen Graben und in die Pfähle, hierhin und dorthin gejagt. Es trieb Not sie hinter die Mauer. Hektor jedoch gebot mit lautem Rufe den Troern: Gegen die Schiffe stürmt und lasst die blutige Beute! Wenig aber entfernt von den Schiffen woanders erblicke, dem beschließe ich den Tod auf der Stelle, und keine Verwandten, Männer und Frauen, übergeben dem Feuer den Toten, sondern die Hunde werden vor unserer Stadt ihn zerfleischen. Sprach es und holte weit aus und schlug mit der Geißel die Pferde, Reihe für Reihe die Troer befeuernd, und alle zusammen lenkten mit lautem Zuruf die wagenziehenden Pferde unter unsäglichem Lärm. Voraus aber Phoibos Apollon trat leicht die Kanten des tiefen Grabens nieder mit seinen Füßen und warf sie mitten hinein und schuf einen Dammweg, einen langen und breiten, soweit der Wurf eines Speers reicht, wenn ein Mann seine eigene Kraft erprobend ihn schleudert. Dort nun stürmten sie vor in geschlossenen Reihen, Apollon voran mit der kostbaren Ägis. Er riss den Wall der Achaier ein ohne Mühe, wie ein Bub eine Sandburg am Rande des Meeres, die er als Spielwerk nach der Weise des Kindes sich erbaute, wieder zum Einsturz bringt mit Füßen und Händen im Spiele. So hast auch du Nothelfer Apollon die mühvolle Arbeit der Argeier zum Einsturz gebracht, sie veranlasst zu fliehen. Die aber machten Halt bei den Schiffen und blieben da stehen, spornten einander an und, ihre Hände erhebend, beteten lautstark sie dann zu allen Göttern, ein jeder. Nestor aber zumal, der Gerenier, der Hort der Achaier, flehte, dabei zum gestirnten Himmel streckend die Hände: Vater Zeus, wenn dir einer im Weizen gesegneten Argos je vom Rind oder Schaf die fetten Schenkel verbrannt hat und um Rückkehr gebetet, und du hast sie nickend versprochen, so denk, Olympia, daran und wehre den grausamen Tag ab und lass nicht weiter den Troern so die Achaier erliegen. Also betete dieser. Da donnerte Zeus, der auf Rat sind, laut und erhörte die Bitten des Neleus Sohnes, des Alten. Als die Troer den Donner des Zeus, des Trägers der Ägis, hörten, griffen noch wilder sie an, gedenkend der Kampflust, wie eine große Woge des weithin befahrenen Meeres über die Bordwand des Schiffes hinabstürzt, gedrängt von des Windes Kraft, denn diese lässt am stärksten schwellen die Wogen. Also kamen die Troer laut schreiend über die Mauer, trieben die Pferde hinein und kämpften mit doppelt gespitzten Lanzen im Nahkampf bei den hinteren Schiffen, die einen von den Gespannen, die anderen herab von den Schiffen, den Schwarzen, mit ihren langen Stangen, die ihnen an Bord für den Seekampf lagen, mit Reifen umlegt, umkleidet mit eherner Spitze. Patroklos aber saß, solang die Achaier und Troer um die Mauer kämpften, abseits der Schiffe, der Schnellen, derweilen immer noch dort in des tapferen Eurypylos Hütte, stimmte ihn froh mit Geschichten und streute ihm heilende Kräuter auf die elende Wunde, die schwarzen Schmerzen zu stillen. Aber sobald er bemerkte, wie gegen die Mauer die Troer stürmten und bei den Danaern Flucht ausbrach und Gezeter, klagte er laut und schlug sich die beiden Schenkel mit seinen niederfahrenden Händen und sprach wehklagend die Worte: Nicht mehr, Eurypylos, kann ich länger, so sehr du's auch möchtest, hier bei dir bleiben, denn nun hat ein großer Streit sich erhoben. Dich mag ein Gefolgsmann erheitern, aber ich selber will zu Achilleus eilen, um ihn zum Kampf zu bewegen. Denn wer weiß, ob ich nicht mit göttlicher Hilfe ihn anrühre, wenn ich ihm zuspreche. Wirksam ist nämlich der Zuspruch des Freundes. Sprach's, und ihn trugen hinweg die Füße. Doch die Achaier hielten dem Angriff der Troer fest stand, vermochten sie aber, obschon die weniger waren, nicht fort von den Schiffen zu drängen. Doch auch die Troer vermochten nie, der Danaer Reihen zu durchbrechen und einzudringen bei Hütten und Schiffen, sondern so wie die Richtschnur den Balken des Schiffes gerade richtet in den Händen eines kundigen Zimmerers, der jeden Kniff seines Handwerks beherrscht, geschult durch Athene. Ebenso gerade stand denen die Schlacht und der Kampf in der Schwebe. Andere aber kämpften den Kampf um andere Schiffe. Hektor indessen ging entgegen dem ruhmvollen Ajas. Und beide mühten sich um das gleiche Schiff. Doch es konnte weder der ihn vertreiben und Feuer entfachen im Schiffe, noch der zurück ihn stoßen, da nahe gebracht ihn ein Daimon. Da traf Klytios Sohn Kaletor, der strahlende Ajas, als der Feuer zum Schiff trug, gegen die Brust mit dem Speere. Dumpf fiel er hin und aus der Hand entfiel ihm die Fackel. Aber als Hektor mit eigenen Augen sah, wie sein Vetter nieder in den Staub fiel, dicht vor dem Schiffe, dem Schwarzen, spornt er die Troer und Lykier an mit schallendem Zuruf: Troer und Lykier, ihr und Dardaner, Streiter im Nahkampf, weicht doch ja nicht zurück aus dem Kampf in diesem Gedränge, sondern bergt des Klytios Sohn, dass ihn die Achaier nicht der Waffen berauben, der eben fiel vor den Schiffen. So sprach er und schoss auf Ajas den schimmernden Wurfspeer. Den verfehlt er, doch traf er Mastors Sohn, den Lykophron, Ajas Gefolgsmann aus Kythera, der bei ihm wohnte, da einen Mann er schlug aus Kytheras hochheiliger Insel. Den traf Hektor am Kopf überm Ohr mit dem Erze, dem Scharfen, wie er bei Ajas stand. Und in den Staub fiel er rücklings nieder vom Heck des Schiffes zu Boden. Die Glieder erschlafften. Ajas erschauderte da und er sprach zum leiblichen Bruder: Teukros, lieber, uns beiden sank hin ein treuer Gefährte, Mastors Sohn, den wir, seit er kam zu uns von Kythera, gleich den eigenen Eltern ehrten in unseren Hallen. Den erschlug der mutige Hektor. Wo hast du die Pfeile, welche schnell töten? Den Bogen, die Gabe von Phoibos Apollon? Sprach es, und der vernahm es, lief hin und trat ihm zur Seite, hielt in der Hand den schnellenden Bogen und Köcher der Pfeileberger und schoss die Geschosse schnellstens ab auf die Troer, und er traf den Kletos, den glänzenden Sohn des Pesenor, Polydamas, des trefflichen Panthoos-Sohnes, Gefährten, der die Zügel in Händen hielt, mit den Pferden sich mühend, denn er lenkte sie dorthin, wo dichtest die Reihen sich drängten, Hektor zu lieb und den Troern. Doch schnell ereilte ihn selber nun das Unheil, das keiner ihm wehrte, so sehr sie's begehrten. Denn von hinten fuhr ihm der qualvolle Pfeil in den Nacken, und er stürzte vom Wagen, und rückwärts wichen die Pferde, rasselnd mit leerem Wagen. Ihr Herr bemerkte es schnellstens, Polydamas, und lief als erster den Pferden entgegen. Die übergab er Astynoos dann, dem Sohn Protiaons, und ermahnte ihn dringend, ihm nahe die Pferde zu halten, auf ihn blickend. Er selbst ging zurück drauf ins vorderste Treffen. Teukros ergriff einen anderen Pfeil gegen Hektor und hätte nun ein Ende gesetzt dem Kampf bei den Schiffen Achaias, hätte er ihn, wie er heldenhaft kämpfte, tödlich getroffen. Doch nicht entging es dem klugen Sinn des Zeus, der da wachte über Hektor und Teukros, dem Telamonsohne, den Ruhm nahm, der ihm die gut gedrehte Sehne am trefflichen Bogen, als er sie anzog, zerriss, und es irrte ab ihm zur Seite der erzschwere Pfeil, und der Bogen entfiel seinen Händen. Teukros erschauderte da, und er sprach zum leiblichen Bruder: Nein doch, da macht uns gänzlich die Pläne unseres Kampfes wohl ein Daimon zunichte, der mir aus der Hand schlug den Bogen und die neu gedrehte Sehne zerriss, die ich aufzog heut in der Früh, dass den Abschuss sie vieler Pfeile verkrafte. Ihm erwiderte Ajas, der Große, der Telamonide: Lieber, lass liegen den Bogen und auch die zahlreichen Pfeile, weil ein Gott sie uns unwirksam machte, da er's uns missgönnte. Nimm mit den Händen den langen Speer und den Schild um die Schulter, kämpfe gegen die Troer und sporne die anderen Krieger. Wahrlich, sie sollen nicht kampflos, und werden sie uns auch bezwingen, unsere Schiffe gewinnen. Nein, lasst ans Kämpfen uns denken. Sprach's, und Teukros legte den Bogen hin in der Hütte, legte sich alsdann den vierfach geschichteten Schild um die Schultern, setzte den gut gefertigten Helm mit dem Rossschweif aufs starke Haupt, und furchtbar nickte der Helmbusch von oben hernieder, fasste die wehrende Lanze mit scharfer, eherner Spitze, lief dann zurück und trat sehr schnell dem Ajas zur Seite. Aber als Hektor nun sah, dass des Teukros Geschosse versagten, spornt er die Troer und Lykier an mit dem schallenden Zuruf: Troer und Lykier, ihr und Dardaner, Streiter im Nahkampf, Seid nun Männer, o Freunde, gedenkt des stürmischen Kampfgeists bei den bauchigen Schiffen, denn eben sah ich mit eigenen Augen, wie Zeus des besten Mannes Geschosse ließ scheitern. Leicht zu erkennen ist ja die Kraft des Zeus an den Männern, jenen sowohl, denen er in die Hand überlegenen Ruhm legt, als auch welche er schwächt und im Stich zu lassen gewillt ist, so wie er jetzt die Kraft der Argeier schwächt und uns beisteht. Auf, kämpft geschlossen bei den Schiffen! Wer von euch aber, ob von Wurf oder Hieb getroffen, dem Tod und dem Schicksal folgt, der sterbe. Nicht schmachvoll ist es für ihn, seine Heimat schützen zu sterben. Es bleiben ja heil seine Gattin und Kinder, unangetastet sein Haus und sein Erbgut, wenn die Achaier fortziehen auf den Schiffen zum lieben Land ihrer Väter. So sprach er und erweckte Kraft und Mut eines jeden. Aber auch Ajas rief drüben zu seinen trauten Gefährten: Schmach euch, Argeier! Jetzt geht es darum, zugrunde zu gehen oder gerettet zu werden, vorm Unheil die Schiffe zu schirmen. Oder wähnt ihr, wenn Hektor, der Schüttler des Helms, unsere Schiffe nimmt, dass zu Fuß in das Land seiner Väter gelange ein jeder? Oder hört ihr nicht, wie er anspornt sämtliches Kriegsvolk, Hektor, der heftig begehrt, in Brand zu stecken die Schiffe? Nicht zum Tanzplatz zu kommen, ruft er, sondern zu kämpfen. Uns aber zeigt sich kein besserer Plan und Gedanke als dieser, dass wir uns in den Nahkampf stürzen mit Händen und Tatkraft. Besser zugrunde zu gehen auf einmal oder zu leben, als so lange zerrieben zu werden in grausem Gemetzel, so umsonst bei den Schiffen von so geringeren Männern. So sprach er und erweckte Kraft und Mut eines jeden. Da nun tötete Hektor Schedios, den Sohn Perimedes, Führer der Phoker, und Ajas den Laodamas, Gebieter über die Kämpfer zu Fuß, den glänzenden Sohn des Antenor, und Polydamas nahm Otos aus Kylene die Rüstung des Phileiden Gefährten, dem Führer der tapferen Epeer. Meges sah es und sprang auf ihn los, doch der wich zur Seite, Polydamas, und er verfehlte ihn, denn Apollon ließ es nicht zu, dass des Pantoos Sohn fiel in vorderster Linie. Aber dem Kreusmos traf Meges Speer die Brust in der Mitte, dumpf fiel er hin, und der zog ihm von den Schultern die Rüstung. Derweil griff Dolops ihn an, der sich gut verstand auf die Lanze, Lampos Sohn, den Lampos gezeugt, der Sohn Laomedons, als den stärksten der Söhne, erprobt in stürmischer Kampfkraft. Dieser stieß jetzt in die Mitte von Meges Schild mit dem Speere, nahe herangestürmt, doch den schützte der Panzer, der Dichte, den er trug, den mit Platten gefügten, den einmal Phyleus mitgebracht aus Ephyre, her vom Flusse Seleis. Den gab als Gastfreund ihm einst der Herrscher der Männer Euphetes, dass er ihn trüge im Kampf zur Abwehr feindlicher Männer. Der wehrte ihm auch jetzt vom Leib des Sohns das Verderben. Aber den Dolops stach Meges am ehernen Helm mit dem Rossschweif gegen den obersten Teil des Kamms mit spitziger Lanze und riss ihm ab den Rosshaarbusch, dass der gänzlich zu Boden niederfiel in den Staub, frisch noch strahlend im Glanze des Purpurs. Während der mit ihm standhaft kämpfte, den Sieg noch erhoffend, nahte sich Menelaos, der Kriegsheld, dem Meges als Schützer unbemerkt von der Seite und traf Dolops Schulter von hinten, und die Spitze der Lanze durchfuhr die Brust ihm begierig, vorwärts dringend. Der aber sank kopfüber zu Boden. Beide nun gingen, die erzgefügten Waffen zu rauben von seinen Schultern. Doch Hektor rief zu seinen Brüdern und Vettern, allen zusammen, und schalt zuerst den Sohn Hiketaons, Melanippos, den Starken, Der hatte bislang in Perkote seine Rinder geweidet, als fern die Feinde noch waren. Doch als die Schiffe der Danaer kamen, die beiderseits runden, ging er nach Troja zurück und glänzte unter den Troern, wohnte bei Priamos dort, der ehrte ihn gleich seinen Kindern. Diesen schalt nun Hektor und sprach und sagte die Worte: »So also lassen wir nach, Melanippos, und nicht einmal dein Herz kümmert sich da um den eben erschlagenen Vetter. Siehst du nicht, wie geschäftig sie sind um die Waffen des Dolops? Komm also mit. Jetzt heißt es nicht mehr, von Ferne zu kämpfen mit den Argeiern, bis dass wir sie töten oder sie selber stürzen Ilions Burg von der Höhe und erschlagen die Bürger.« Sprach es und ging voran. Ihm folgte der gottgleiche Recke. Doch die Argeier trieb Ajas an, der Telamonide: »Freunde, seid Männer, und Ehrgefühl durchdring eure Herzen. Habt voreinander Achtung in den gewaltigen Schlachten, wo nämlich Männer sich achten, da bleiben verschont mehr als fallen, aber von Fliehenden kommt nicht Ruhm noch befreiende Abwehr.« Sprach's, und die begehrten schon von selbst sich zu wehren, nahmen das Wort zu Herzen sich und umzäunten die Schiffe mit einem Zaun von Erz, während Zeus die Troer entflammte. Doch den Antilochos spornte der Rufer im Kampf, Menelaos: »Keiner ist jünger als du, Antilochos, von den Achaiern, noch mit den Füßen schneller, noch tapfer wie du, um zu kämpfen. Ob du wohl vorspringend treffen könntest einen der Troer?« Sprach's und stürmte zurück. Und hingerissen vom Aufruf sprang aus der Front der heraus und schoss den schimmernden Wurfspeer, als er um sich gespäht, und rückwärts wichen die Troer vor dem zielenden Mann. Der warf den Speer nicht erfolglos, sondern er traf Melanippos, den stolzen Sohn Hiketaons, der gerade zum Kampf kam, in die Brust bei der Warze. Dumpf fiel er hin zu Boden und dunkel umfing ihm die Augen. Und Antilochos sprang auf ihn los, wie ein Hund auf ein Hirschkalb ein getroffenes losstürmt, das, wie's heraus aus dem Lager sprang, ein Jäger traf mit dem Wurf und ihm löste die Glieder. Also sprang Melanippos auf dich, dir die Waffen zu rauben, jetzt der tapfere Antilochos. Doch dem göttlichen Hektor blieb er nicht unbemerkt, der entgegen ihm kam auf dem Kampfplatz. Nicht hielt Antilochos stand, obwohl so behende als Kämpfer, sondern er floh, einem Raubtier gleichend, das Schlimmes verübt hat, das, wenn es einen Hund oder Hirten zerriss bei den Rindern, flieht, noch bevor sich versammelt hat der Haufen der Männer. So also floh Nestors Sohn. Da deckten die Troer und Hektor unsäglich lärmend ihm zu mit dem Hagel bitterer Geschosse. Und er blieb stehen und wandte sich um, zurück bei den Seinen. Aber die Troer, Rohfleisch verzehrenden Löwen vergleichbar, stürmten gegen die Schiffe, des Zeus Geheiß zu vollziehen, der ihnen große Kraft stets erweckte, doch der Argeier Herz verstörte und ihnen den Ruhm nahm, die Feinde beflügelnd. Denn sein Herz war gewillt, dem Hektor Ruhm zu verleihen, Priamos Sohn, dass er das rastlos flammende Feuer in die gekrümmten Schiffe werfe und gänzlich der Thetis maßlose Bitte erfülle. Drauf wartete Zeus, der auf Rat sind, leuchten zu sehen den strahlenden Schein eines brennenden Schiffes, denn er gedachte von da an, im Gegenstoß von den Schiffen zu verjagen die Troer und Ruhm zu verleihen den Achaiern. Darauf sinnend spornte er an bei den bauchigen Schiffen Hektor, Priamos Sohn, der auch selbst den Kampf schon ersehnte. Dieser raste wild wie der lanzenschwingende Ares oder wie Feuer zerstörendes, rast im Dickicht des Waldes, Schaum trat ihm vor den Mund und es blitzten ihm beide Augen unter den finsteren, buschigen Brauen, und rings wurde schrecklich an den Schläfen der Helm erschüttert des kämpfenden Hektor, denn es war ihm jetzt selber vom Äther herab ein Beschützer Zeus, der ihm allein inmitten der Vielzahl der Männer Ehre und Ruhm verlieh. Denn kurz nur sollte sein Leben währen, denn bereits ließ den Schicksalstag ihm herannahen Pallas Athene, bewirkt durch die Macht und Gewalt des Peliden. Hektor wollte die Reihen der Männer durchbrechen und prüfte, wo er die dichteste Menge sah und die trefflichsten Waffen. Trotzdem gelang ihm der Durchbruch nicht, so sehr er sich's wünschte. Turmgleich hielten sie stand, aneinander gefügt wie ein Felsen, ein steil ragender, mächtiger, nahe der gräulichen Salzflut, welcher trotz den reißenden Bahnen pfeifender Winde und den geschwollenen Wogen, die an der Küste sich brechen. Also trotzten den Troern die Danaer, ohne zu fliehen. Der aber, allseits leuchtend von Feuer, sprang in die Menge und fiel ein, wie wenn sich ins schnelle Schiff eine Woge heftig stürzt, unter Wolken vom Winde geschwellt, dass es gänzlich unter der Gischt verschwindet, des Windes entsetzliches Wehen braust in das Segel, es zittern voll Furcht im Herzen die Schiffer, denn nur mit knapper Not entgehen sie noch eben dem Tode. So also wurde der Mut in der Brust der Achaier zerrissen. Der aber, wie ein grimmiger Löwe anfällt, die Rinder, die in der Niederung eines weiten Aulandes weiden, zahllose, und unter ihnen ein Hirte noch wenig erfahren, ein krummhörniges Rind zu schützen gegen ein Raubtier, ja, der geht den vordersten oder den hintersten Rindern immer zur Seite. Der Löwe jedoch bricht ein in die Mitte und frisst ein Rind. Da flüchten sie alle. So wurden nun damals die Achaier unsäglich gescheucht von Zeus und von Hektor, alle. Doch nur Periphetes tötete er den Mykener, Kopreus eigenen Sohn, der von dem Herrscher Eurystheus immer als Bote kam zu Herakles, dem Gewaltgen. Von dem war er gezeugt. Eines schlechteren Vaters weit besserer Sohn durch mancherlei Vorzug, sowohl im Lauf wie im Kämpfen, und auch an geistiger Kraft zählte er zu den ersten Mykenern. Der war's, der damals dem Hektor höhere Geltung verbürgte. Als er zurück sich wandte, stieß gegen den Rand er des Schildes, den er selbst trug, als Speerschutz, reichend bis auf die Füße. Strauchelnd verfing er sich drin und fiel auf den Rücken, und ringsum dröhnte furchterregend der Helm um des fallenden Schläfen. Aber Hektor bemerkte es scharf, lief herbei und trat ihm zur Seite, stieß ihm den Speer in die Brust, und nah bei den eigenen Gefährten tötet er ihn. Sie konnten, wie sehr sein Tod sie betrübte, ihm nicht helfen, aus großer Furcht vor dem göttlichen Hektor. Vor sich sahen sie die Schiffe, umringt von den äußersten Schiffen, die man als erste hinaufgezogen. Nachstürmten die Troer, doch die Argeier wichen zurück von den vordersten Schiffen, wenn auch gezwungen, doch hielten da selbst sie stand bei den Hütten, dicht gedrängt, und zerstreuten sich nicht übers Lager. Es hielt sie ab, die Scham und die Furcht. Sie ermahnten einander beständig. Nestor aber zumal, der Gerenier, der Hort der Achaier, bat da inständig jeden Mann bei den eigenen Eltern: Freunde, seid Männer und Ehrgefühl durchdring eure Herzen, Scham vor den anderen Menschen. Dazu gedenke ein jeder seiner Kinder und Frauen, der Habe und seiner Eltern, wem sie am Leben noch sind und auch wem schon sie gestorben. Ihretwegen, die fern sind, beschwöre ich euch hier auf den Knien, stand zu halten mit Macht und nicht weiter zur Flucht euch zu wenden. So sprach er und erweckte Kraft und Mut eines jeden. Nun stieß Athene von ihren Augen die Wolke des Dunkels, die unsägliche. Nach beiden Seiten erstrahlte ein Lichtglanz hin nach den Schiffen sowohl als nach dem gemeinsamen Kampfe. Hektor, den Rufer, gewahrten sie und die eigenen Gefährten, sowohl die hinten abseits standen, ohne zu kämpfen, als auch die, die den Kampf bei den schnellen Schiffen jetzt kämpften. Aber nicht mehr gefiel es Ajas, dem Stolzen, im Herzen, dort zu stehen, wo abseits standen die anderen Achaier, sondern mächtigen Schritts die Verdecke der Schiffe beschreitend, schwang er die lange Stange, bestimmt für den Seekampf, in Händen, 22 Ellen an Länge, mit Klammern beschlagen, und wie ein Mann, wohl erprobt auf Pferden kunstvoll zu reiten, der, nachdem er aus vielen 4 Pferde zusammengekoppelt, sie aus der Ebene treibt und zur großen Stadt sie dahinjagt über die Handelsstraße. Und viele sehen ihn mit Staunen, Männer und Frauen, und er springt immer unfehlbar sicher, wechselt von einem zum anderen Pferd, in dessen sie rennen. So eilte Ajas dahin über viele Verdecke der schnellen Schiffe mächtigen Schritts, und sein Rufen drang bis zum Äther, und immerzu grässlich schreiend rief er zu den Achaiern, sich für die Schiffe und Hütten zu wehren. Aber auch Hektor blieb nicht länger im Haufen der dicht gepanzerten Troer, nein, wie ein braunroter Aar auf ein Volk geflügelter Vögel niederstößt, die längs eines Flusses Futter sich suchen, Gänse oder Kraniche, auch langhälsige Schwäne, so rückte Hektor gegen ein dunkelbugiges Schiff vor, wütend dagegen stürmend, doch ihn stieß Zeus mit sehr mächt'ger Hand von hinten und trieb zugleich mit ihm an auch das Kriegsvolk. Und von Neuem begann eine schneidende Schlacht bei den Schiffen. Du hättest gedacht, sie stießen unermüdlich in voller Frische gegeneinander im Kampf, so wild war ihr Einsatz. Diesen Gedanken hatten die Kämpfenden. Ja, die Achaier glaubten zugrunde zu gehen und nicht zu entrinnen dem Unheil. Aber den Troern hoffte der Mut in der Brust eines jeden, niederzubrennen die Schiffe, zu töten die Helden Achaias. Mit solcher Vorstellung standen die beiden gegeneinander. Hektor packte am Heck ein meerdurchfahrendes, schönes, schnelles Schiff. Das hatte den Protesilaos nach Troja hergetragen, doch brachte es ihn nicht mehr zurück in die Heimat. Um dessen Schiff nun erschlugen sich die Achaier und Troer gegenseitig im Nahkampf. Und nicht auf die schwirrenden Pfeile warteten sie aus der Ferne und nicht auf die sausenden Speere, sondern nah beieinander, von einem Kampfmut beflügelt, kämpften sie wieder einander mit scharfen Beilen und Äxten und mit großen Schwertern und doppelschneidigen Lanzen. Und viele schöne Schwerter mit schwarz umbänderten Griffen fielen teils aus den Händen zu Boden, teils von den Schultern kämpfender Männer. Da schwamm im Blut die Erde, die schwarze. Hektor jedoch ließ das Heck, als er es ergriffen, nicht fahren, mit den Händen umspannend den Knauf und befahl nun den Troern: Feuer her! Und erhebt jetzt alle zusammen den Schlachtruf. Nun hat uns Zeus den Tag gewährt, der für alles entschädigt, dass wir die Schiffe nehmen, die gegen den Willen der Götter kamen und Leiden in Fülle uns brachten durch Feigheit der Alten, die, wenn ich kämpfen wollte bei den hinteren Schiffen, stets mich selber hielten zurück und mir hemmten das Kriegsvolk. Aber hat Zeus, der weithin donnert, seinerzeit unser Denken beschädigt, so treibt er jetzt selber uns an und gebietet. Sprach's, und die stürmten noch heftiger los auf die Männer von Argos. Ajas hielt nicht länger mehr stand, hart bedrängt von Geschossen, sondern er zog sich ein wenig zurück, den Tod schon vor Augen, weg vom Verdeck des Schiffs auf die Querbank, die 7 Fuß Breite. Dort stand er wachsam und wehrte mit der Lanze die Troer ständig ab von den Schiffen, wenn einer Feuer herantrug. Und immer grässlich schreiend rief er zu den Achaiern: Freunde, Helden der Danaer, Waffengenossen des Ares, seid nun Männer, o Freunde, gedenkt des stürmischen Kampfgeists. Meinen wir denn, es seien noch irgend Helfer da hinten oder ein festerer Wall vor Verderben die Männer zu schützen? Wahrlich ist keine mit Türmen befestigte Stadt in der Nähe, wo wir uns wehren könnten mit Schlachten entscheidendem Kriegsvolk, sondern in der Ebene der dicht gepanzerten Troer sitzen wir im Rücken das Meer, fern vom Lande der Väter. Drum liegt das Heil in den Armen und nicht in der Lauheit des Kampfes. Sprach's und stürmte begierig drauf los mit spitziger Lanze. Wer von den Troern auf die bauchigen Schiffe sich stürzte, mit dem lodernden Feuer Hektors Befehlen gehorchend, den erstach, ihn erwartend, Ajas mit ragender Lanze. Und 12 stach er nieder vorn vor den Schiffen im Nahkampf. 16. Gesang. Patrokli. So kämpften diese um das Schiff, das gut überdeckte. Patroklos aber trat zu Achilleus, dem Hirten des Kriegsvolks, heiße Tränen vergießend, wie eine Quelle mit schwarzem Nass, die ihr dunkles Wasser vom steilen Felsen herabgießt. Wie er ihn sah, packte Mitleid den fußschnellen, edlen Achilleus, und er begann und sprach zu ihm die gefiederten Worte: Warum bist du, Patroklos, so verweint, wie ein kleines Mädchen, das neben der Mutter läuft und sie bittet, heb hoch mich, fest an ihr Kleid sich klammernd, den Gang der Eilenden hemmend, und in Tränen blickt es sie an, bis die Mutter es hochhebt? Diesem Patroklos gleichend vergießt du perlende Tränen. Kommst du den Myrmidonen als Bote oder mir selber? Oder hast du allein aus Phthia gehört eine Nachricht, noch am Leben sei Aktors Sohn Menoitios, sagt man, und bei den Myrmidonen litt Peleus, Ajakos Sprössling, welche beide, wären sie tot, wir heftig beklagten? Oder jammerst du um die Argeier, dass so sie zugrund gehen, bei den bauchigen Schiffen zum Lohn für ihr eigenes Vergehen? Sprich und verheimliche nichts, damit wir beide es wissen. Wagenkämpfer Patroklos, stöhnend gabst du ihm zur Antwort: Sohn des Peleus, Achilleus, weit bester aller Achaier, sei mir nicht böse, denn großer Kummer bedrückt die Achaier. Denn schon alle, so viele vorher waren die Besten, liegen bei den Schiffen von Pfeil oder Lanze getroffen. Pfeil getroffen ist Tydeus' Sohn Diomedes, der Starke, Speerwund der lanzenberühmte Odysseus und Agamemnon, und auch Eurypylos ist mit dem Pfeil am Schenkel getroffen. Um die sind emsig besorgt die kräuterkundigen Ärzte, Wunden heilend. Doch du bist unnachgiebig, Achilleus. Nie ergreife mich solch bittere Galle, wie du sie in dir hegst, unselig tapfer. Wie soll sich an dir auch in Zukunft noch einer freuen, wenn du den Argeiern das schmähliche Unheil nicht abwehrst, harter? Nicht also war Peleus dein Vater, der Treiber der Rosse, und deine Mutter nicht, Thetis. Das schimmernde Meer, das gebar dich und schroffe Felsen, denn abweisend ist dein Sinn und gefühlsroh. Wenn du aber im Herzen einen Götterspruch meidest und hat dir einen von Zeus her gewiesen die göttliche Mutter, so schick doch wenigstens mich und gib mit das übrige Kriegsvolk der Myrmidonen, ob ich wohl ein Licht für die Danaer werde. Lass mich um meine Schultern mit deiner Rüstung mich wappnen, ob die Troer vielleicht, für dich mich haltend, vom Kämpfen lassen und Atem schöpfen die streitbaren Söhne Achaias in ihrer Not, so kurz auch wär die Erholung vom Kriege. Leicht könnten wir dann erholt die schlachtenermüdeten Männer fort zur Stadt hindrängen, hinweg von den Schiffen und Hütten. Also sprach er flehend, der arge Narr, denn er sollte für sich selber den Tod und das Todesverhängnis erflehen. Zu ihm sprach nun, heftig gereizt, der schnelle Achilleus: Wehe, was sagtest du, Zeus entsproßter Patroklos eben? Weder ein Götterspruch kümmert mich, von welchem ich wüsste, noch hat mir etwas von Zeus hergewiesen die göttliche Mutter, sondern dies lastet als schrecklicher Kummer auf Herz und Gemüt mir, wenn ein Mann sich erfrecht, nur weil er an Macht überlegen, seinesgleichen zu schaden, das Ehrengeschenk ihm zu nehmen. Furchtbar schmerzt mich das nach allem, was ich erlitten. Jenes Mädchen, das mir die Achaier als Gabe erwählten, das mir mein Speer gewann, in dem die Stadt ich zerstörte, das nahm mir wieder aus den Händen der Fürst Agamemnon, Atreus Sohn, als wär ich irgendein ehrloser Fremdling. Lassen wir auf sich beruhen, was geschah. Auch war's ja nicht möglich, unablässig zu zürnen im Herzen. Doch dachte ich wirklich, nicht eher meinen Groll zu beenden, sondern erst dann, wenn Schlachtlärm und Toben des Kampfes zu meinen Schiffen gelangt sei. Du aber tauch mit den Schultern in meine ruhmvolle Rüstung und führ die kriegserpichten Myrmidonen zum Kampfe, da ja die schwärzliche Wolke der Troer mächtig die Schiffe rings umschließt und sie, abgedrängt an die Brandung des Meeres, nur mehr einen ganz schmalen Streifen vom Lande behaupten, die Argeier. Der Troer gesamte Stadt ist indessen forsch schon herangerückt, da sie nicht die Stirn meines Helmes nahe blitzen mehr sehen. Schnell hätten sie, fliehend, die Gräben sonst mit Toten gefüllt, würde mir Agamemnon, der Herrscher, freundlich sich zeigen. Jetzt aber kämpfen sie dort um das Lager. Denn es wütet nicht mehr in des Tydeus Sohns Diomedes Händen die Lanze, den Danaern abzuwehren das Unheil, und nicht mehr hab ich die rufende Stimme gehört des Atriden aus dem verhassten Haupt, sondern die des mordenden Hektor gellt in die Runde, der seine Troer antreibt, die schreiend füllen das ganze Feld in der Schlacht, die Achaier besiegend. Aber auch so wär Patroklos ab von den Schiffen das Unheil und falle ein mit Macht, dass sie nicht mit loderndem Feuer unsere Schiffe stecken in Brand und die Heimkehr uns nehmen. Folge mir, wie ich das Ziel meines Auftrags dir in den Sinn leg, so, dass du mir große Ehre gewinnst und ruhmvolles Prangen vor allen Danaern und sie dann die herrliche Jungfrau wieder zurück mir schicken, dazu prächtige Gaben noch schenken. Hast du sie von den Schiffen verjagt, kehr zurück. Aber wenn dir wieder schenkt, Ruhm zu gewinnen, der Hera stark donnernder Gatte, trachte du ja nicht danach, dann ohne mich weiterzukämpfen gegen die streitbaren Troer. Du würdest die Ehre mir schmälern. Und hüt dich auch in stolzer Freude an Kampf und Getümmel, Troer vernichtend, auf Ilios zu die Truppen zu führen, dass nur nicht vom Olympos einer der ewigen Götter trete dazwischen, denn die liebt sehr der Schirmer Apollon. Nein, wend dich wieder zurück, sobald bei den Schiffen du Rettung brachtest, und lass dann die andern im Felde weiter sich schlagen. Wenn doch, Vater Zeus, Athene und Phoibos Apollon, keiner der Troer, so viele sie sind, dem Verderben entgingen, keiner auch der Argeier und wir nur dem Tode entschlüpften, dass wir allein die heiligen Zinnen von Ilios brächen. So also sprachen sie denn dergleichen untereinander. Ajas hielt nicht länger mehr stand, hart bedrängt von Geschossen, denn ihn bezwangen der Wille des Zeus und die trefflichen Troer, die nach ihm warfen, dass schrecklich der glänzende Helm um die Schläfen hallte unter den Würfen. Getroffen wurde er ständig an den genieteten Buckeln. Und müd wurde er an der linken Schulter, wie stets er den funkelnden Schild hielt. Doch sie vermochten ihn, der ihn deckte, nicht zu erschüttern mit all den Geschossen. Immer rang schwer er nach Luft, und herabfloß reichlich der Schweiß ihm überall aus seinen Gliedern, und Atem zu schöpfen, das war ihm gänzlich versagt. So reihte sich ringsum Unheil an Unheil. Sagt mir nun, Musen, die ihr bewohnt, die olympischen Häuser, wie da zuerst das Feuer fiel in die Schiffe Achaias. Hektor hieb aus der Nähe gegen Ajas eschene Lanze mit seinem großen Schwert am Schaft dicht hinter der Spitze und schlug gerade sie ab. Und Ajas, der Telamonier, schwang den Speerstumpf umsonst in der Hand, und weit weg von diesem fiel die eherne Lanzenspitze dumpf hallend zu Boden. Schaudernd erkannte nun Ajas in seinem untadeligen Herzen, dass da die Götter am Werk und die Pläne des Kampfes ihm gänzlich Zeus der Donnerer durchkreuzte, den Sieg für die Troer begehrend. Und er entwich den Geschossen. Da warfen sie rastloses Feuer ins schnelle Schiff, und sogleich ergriff es die lodernde Flamme. So umleckte dieses am Heck das Feuer. Achilleus aber schlug sich beide Schenkel zu Patroklos, sagend: Auf, erhebe dich, göttlicher Patroklos, Treiber der Pferde, seh ich doch schon bei den Schiffen das Züngeln des feindlichen Feuers, dass sie die Schiffe nicht nehmen und so keine Flucht sich mehr biete. Tauche du rasch in die Rüstung, und ich versammle das Kriegsvolk. Sprach's, und Patroklos rüstete sich mit funkelndem Erze. Erstens legte er um die Unterschenkel die Schienen, schöne und mit Knöchelspangen versehen aus Silber. Zweitens dann schlüpfte er mit der Brust hinein in den Panzer, in den verzierten, bestirnten des fußschnellen Ajakos-Enkels. Dann schlang er sich um die Schultern das Schwert, das mit Silber verzierte, eherne, und darauf weiter den Langschild, den großen und festen, und setzte sich den gut gefertigten Helm mit dem Rossschweif aufs starke Haupt, und furchtbar nickte der Helmbusch von oben. Endlich ergriff er zwei wehrende Speere, die handlich ihm passten. Einzig die Lanze des tadelfreien Ajakos-Enkels nahm er nicht, die wuchtige, große und feste. Die konnte von den Achaiern kein anderer schwingen außer Achilleus. Pelische Esche, die seinem Vater gebracht hatte, Cheiron von des Pelion-Gipfel, das mord sie bereite den Helden. Doch Automedon hieß er eilig, die Pferde zu schirren, den nach Achilleus den Männerzersprenger am meisten erschätzte, treu wie keiner, war stets er im Kampf seines Zurufs gewärtig. Und Automedon führte ins Joch ihm die stürmischen Pferde, Xanthos wie auch Balios, die flogen dahin mit den Winden. Diese gebar dem Zephyros-Wind die Harpyie Podarge, als auf der Wiese sie weidete längs des Okeanos-Stromes. Und als Beipferd spannte er Pedasos ein, den ganz Edlen, den nach Thebes Fall einst Achilleus hatte erbeutet. Sterblich zwar, hielt er doch Schritt mit den beiden unsterblichen Pferden. Und Achilleus ging hin und ließ überall in den Hütten die Myrmidonen sich wappnen mit Waffen, Und so wie die Wölfe, rohes, verschlingende, denen ums Zwerchfell unsägliche Kraft ist, die einen großen Hirsch mit Geweih in den Bergen zerreißen und dann verzehren, dass allen die Wange von Blut ist gerötet, und sie laufen im Rudel, um von einer Quelle mit dunklem Wasser, mit schmalen Zungen schwarzes Wasser zu schlürfen, oberflächliches, und sie erbrechen blutige Klumpen. Ungebrochen ist ihre Mordgier trotz randvoller Bäuche. So scharten rasch sich der Myrmidonenberater und Führer um den tapferen Gefolgsmann des fußschnellen Ajakos Enkels. Mitten in ihrer Schar stand Achilleus, streitbar wie Ares, und trieb die Pferde an und schildgewappneten Männer. 50 schnelle Schiffe waren es, welche Achilleus Heer nach Troja geführt, der Zeus geliebte. In jedem waren 50 Mann an den Dollen als Waffengefährten. 5 hatte er zu Führern bestellt, denen er das Kommando anvertraut hatte, den Oberbefehl aber hatte er selber. Einem Geschwader gebot Menestheus, funkelnd im Panzer, der ein Sohn des Spercheios, Stromes, des Himmelentströmten, ihn gebar Polydore, des Peleus reizende Tochter, dem Spercheios, dem Nimmermüden, als Frau beiliegend, dem Gotte, aber laut der Benennung dem Boros, dem Sohn Perieres, der sie offen zur Frau nahm, unendliche Brautgaben schenkend. Aber das zweite führte Eudoros, streitbar wie Ares, Sohn einer Jungfrau, den Polymele, die Schöne im Reigen, Phylas Tochter, gebar. Der starke Töter des Argos liebte sie, seit er sie sah mit den Augen im Reigen der Mädchen, wie sie für Artemis tanzte, die Göttin mit goldener Spindel. Gleich stieg hinauf er ins Obergeschoss und schlief mit ihr heimlich, Hermes, der Bringer des Heils. Sie brachte den herrlichen Sohn ihm, Eudoros, schneller als andere im Lauf und im Kampf überlegen. Aber sobald ihn die Wehen auslösende Eileithyia hatte zum Licht herausgeführt und den Strahlen der Sonne, führte des Echekles starke Kraft des Sohnes des Aktor sie in sein Haus, nachdem er zahlloses Brautgut geboten, den aber zog sorgsam auf und ernährte Phylas, der Greise, ihn wie seinen eigenen Sohn mit Liebe umsorgend. Aber das dritte führte Peisandros, streitbar wie Ares, Maimalos Sohn, der unter den Myrmidonen herausstach, mit der Lanze zu kämpfen, nach des Peliden Gefährten. Aber das vierte führte der greise Lenker der Pferde Phoenix. Aber das fünfte Laerkes Sohn Alkimedon. Aber nachdem sie Achilleus nun alle mit ihren Führern aufgestellt, gut geordnet, gebot er mit markigen Worten: Myrmidonen, dass keiner vergess mir die drohenden Worte, die bei den schnellen Schiffen ihr richtetet gegen die Troer während des ganzen Grolls, und habt mich beschuldigt, ein jeder. Sturer Sohn des Peleus, dich nährte mit Galle die Mutter, grausamer, der bei den Schiffen zu bleiben, du zwingst die Gefährten. Kehren wir doch wieder heim mit den meerdurchfahrenden Schiffen, da ja ein schlimmer Zorn dir so oft das Gemüt hat befallen. Das sagtet oft ihr zu mir, euch versammelnd. Doch jetzt ist des Kampfes harte Bewährung erschienen, wonach ihr zuvor stets verlangtet. Wer ein wehrhaftes Herz hat, der kämpfe nun gegen die Troer. So sprach er und erweckte Kraft und Mut eines jeden. Enger schlossen die Reihen sich jetzt, als den König sie hörten, wie wenn ein Mann eines hohen Hauses Mauer mit dichten Steinen zusammenfügt, die Gewalten der Winde zu meiden, so fügten dicht aneinander sich Buckel, Schilde und Helme. Schild stieß an Schild und Helm an Helm und Krieger an Krieger, und es berührten die Rossschweifhelme mit glänzenden Bügeln sich, wenn sie nickten, denn dermaßen dicht standen sie beieinander. Vorne vor allen rüsteten sich zwei Männer zum Kampfe, Patroklos und Automedon von einem Kampfmut beflügelt, an der Spitze der Myrmidonen zu kämpfen. Achilleus aber schritt hin zur Hütte und hob den Deckel der schönen, kunstvollen Truhe, die ihm die silberfüßige Thetis mit in das Schiff gegeben und reichlich gefüllt mit Gewändern, windabweisenden Mänteln und mit wollenen Decken. Dort lag ihm ein gut gefertigter Becher. Kein anderer von den Männern pflegte, den funkelnden Wein draus zu trinken, noch tat er selbst einem anderen Gott außer Zeus je den Weihguss. Den nahm er da aus der Truhe und reinigte ihn erst mit Schwefel, spülte darauf ihn aus mit klaren Güssen von Wasser, wusch sich selber die Hände und schöpfte vom funkelnden Weine, trat in die Mitte des Hofs und betete, Trankopfer sprengend, mit zum Himmel gerichtetem Blick. Nicht entging's Zeus, dem Donnerer. Zeus von Dodona, Pelasgier, Herr, der du wohnst in der Ferne, von Dodona, dem Rauen, auswaltend, wo rings dich die Sellen, deine Deuter, am Boden mit schmutzigen Füßen umlagern. Wie du schon früher bereits das Wort meines Anrufs erhörtest und mich ehrtest und heftig schlugst das Volk der Achaier, so erfülle auch jetzt mir abermals dies Begehren. Ich werde zwar noch hier bei der Schiffe Lagerplatz bleiben, aber entsende den Freund mit den Myrmidonen, den vielen, um zu kämpfen. Lass Ruhm, weithin donnernder Zeus, ihn begleiten und ermutige ihm im Innern das Herz, dass auch Hektor es erfahre, ob er auch allein zu kämpfen verstehe, unser Gefolgsmann, oder ob ihm die siegreichen Hände dann nur rasen, wenn ich ins Kampfgewühl mich begebe. Aber sobald von den Schiffen er Kampf und Getöse verscheucht hat, mög er mir unversehrt dann zu den schnellen Schiffen gelangen, samt allen Waffen und mit allen Nahkampfgefährten. Also sprach er betend, und Zeus, der auf Rat sinnt, vernahm ihn. Und das eine gab ihm, das andere versagte der Vater. Von den Schiffen hinwegzustoßen, Kampf und Getümmel gab er, versagt ihm jedoch, heil zurück aus dem Kampfe zu kehren. Als er den Weihguss getan und zu Zeus, dem Vater, gebetet, ging er zurück in die Hütte und barg in der Truhe den Becher. Gleich trat er wieder hinaus vor die Hütte. Noch wünscht er im Herzen zuzusehen der grausen Schlacht der Achaier und Troer. Jene nun rückten gewappnet mit Patroklos aus, dem Beherzten, um sich voll hohen Muts auf die Reihen der Troer zu stürzen. Und sofort schwärmten sie aus, wie am Wegrand nisternde Wespen, welche die Knaben nach ihrer gewohnten Art gerne reizen, immer sie foppend, die hart am Weg ihre Nester bewohnen, törichte Buben. Gemeinsames Unheil schaffen sie vielen. Und wenn auch nur im Vorbeigehen ein Mensch, ein Wanderer, sie aufstört, ohne Absicht, so fliegen sie plötzlich mit wehrhaftem Herzen alle los und setzen zur Wehr sich für ihre Kinder. Ebenso kühn und beherzt schwärmten damals die Myrmidonen aus den Schiffen hervor. Es erscholl unauslöschliches Schreien. Patroklos aber ermahnte mit lautem Ruf die Gefährten: »Myrmidonen, Gefährten des Peleus, Sohnes Achilleus, seid nun Männer, o Freunde, gedenkt der stürmischen Kampfkraft, dass dem Peliden wir Ehre verschaffen, dem Besten von allen bei der Argeier Schiffen mitsamt seinen Nahkampfgefährten, und auch Agamemnon, der weithin gebietet, erkenne seine Verblendung, dass er den besten Achaier nicht ehrte. So sprach er und erweckte Kraft und Mut eines jeden. Und sie fielen geschlossen ein in die Troer, die Schiffe ringsum hallten grässlich unterm Geschrei der Achaier. Als nun die Troer den streitbaren Sohn des Menoitios sahen, ihn selbst und seinen Gefolgsmann, beide gleißend in Waffen, da machte Panik sich breit und die Reihen begannen zu wanken. Meinten sie, doch bei den Schiffen habe der schnelle Pelide von sich geworfen den Groll und sich wieder für Freundschaft entschieden. Und jeder spähte, wohin er dem jähen Verderben entrinne. Patroklos aber warf da als erster den schimmernden Wurfspeer gerade hinein in die Mitte, wo die meisten sich drängten, neben dem Heck des Schiffs des beherzten Protesilaos, und traf Pyraichmes, der die Paionen, Kämpfer zu Wagen, hergeführt aus Amydon vom breiten Axios-Strome. Den traf er rechts in die Schulter, und in den Staub fiel er rücklings, klagend, und die Gefährten stoben um ihn auseinander, die Paionen, denn Patroklos hatte sie alle in Schrecken durch ihres Führers Tötung versetzt, des stets Besten im Kampfe, und trieb sie fort von den Schiffen und löschte das lodernde Feuer. Halb verbrannt blieb das Schiff dort liegen. Aber die Troer flohen mit unsäglichem Lärm, und hindurch die bauchigen Schiffe strömten die Danaer nach, und unendliches Lärmen brach los jetzt. Wie wenn vom hohen Gipfel eines mächtigen Berges Zeus eine dichte Wolke verjagt, der Sammler der Blitze, und klar treten hervor alle Warten und ragenden Gipfel und die Schluchten, und oben reißt auf der unendliche Äther. Also atmeten kurz die Achaier auf, als das Feuer sie von den Schiffen vertrieben, doch kam der Krieg nicht zur Ruhe. Noch flohen die Troer nicht vor den Ares-geliebten Achaiern Hals über Kopf von den schwarzen Schiffen. Nein, hielten immer noch stand, doch wichen zurück sie aus Not von den Schiffen. Da erschlug unter den Führern Mann den Mann, als die festen Reihen zersprengt. Menoitios, streitbarer Sohn, nun als erster traf den Areilykos, als der sich eben gewand in den Schenkel mit der spitzigen Lanze und trieb das Erz durch und durch ihm. Und den Knochen zerbrach ihm die Lanze, so daß er kopfüber hinfiel zur Erde. Jedoch Menelaos durchbohrte dem Thoas neben dem Schild die entblößte Brust und löst ihm die Glieder. Phyleus' Sohn aber passte den Amphiklos ab, wie er anlief, traf ihn zuvor in den Oberschenkel, dort, wo des Menschen dickster Muskel ist, und rings um die Spitze der Lanze wurden die Sehnen zerfetzt und dunkel umfing ihm die Augen. Einer der Nestorsöhne, Antilochos, traf mit dem scharfen Speer den Atymnios, trieb durch die Weiche die eherne Lanze, und der stürzte vornüber. Doch Maris sprang da im Nahkampf auf Antilochos los mit dem Speer, voll Zorn um den Bruder, und stellte sich vor den Toten. Der gottgleiche Held Thrasymedes kam ihm zuvor, ehe er zustieß, und traf ihn, ohne zu fehlen, gleich in die Schulter, und den Oberarm schälte des Speeres Spitze heraus aus den Muskeln, den Knochen ihm gänzlich zermalmend. Dumpf fiel er hin zu Boden, und dunkel umfing ihm die Augen. Also schritten die beiden, vom Paar der Brüder bezwungen, hin in das Totenreich, Sarpedons beherzte Gefährten, Speerwerfer, Söhne des Amisodaros, der die Chimaira aufgezogen, die Ungeheure ein Übel für viele. Ajas, Oilos Sohn, sprang los auf Kleobulos, lebend ihn, der gestrauchelt war im Gedränge, fangend. Doch löste er sofort ihm die Kraft in den Nacken, das Griffschwert ihm schlagend. Warm aber wurde das ganze Schwert von dem Blute. Die beiden Augen ergriff der purpurne Tod und das mächtige Schicksal. Lykon und Peneleos rannten dann zu aufeinander, denn es war beiden durch Fehlschuss der Speer ins Leere geflogen. Wieder rannten sie zu aufeinander mit Schwertern, und Lykon hieb auf den Bügel des buschigen Helms, und rings um das Schwertheft barst die Klinge entzwei. Doch der Peneleos schlug ihm unter das Ohr in den Nacken, und gänzlich tauchte das Schwert ein, nur noch die Haut hielt, das Haupt sank zur Seite, die Glieder erlahmten. Und Meriones holte Akamas ein flinken Fußes, als der den Wagen bestieg, und stieß ihn rechts in die Schulter, und er stürzte vom Wagen, und dunkel umfloß seine Augen. Idomeneus aber stieß den Erymas mit grausamem Erze in den Mund, und gerade hindurch fuhr die eherne Lanze unterhalb des Gehirns, die weißen Knochen zerspaltend. Ausgeschlagen wurden die Zähne, ihm füllten mit Blut sich beide Augen, und aus dem klaffenden Mund und den Nüstern ließ er es entströmen, und ihn umhüllte des Tods schwarze Wolke. Also schlug tot einen Mann dann jeder der Danaerführer, so wie reißende Wölfe her über Lämmer und Zicklein fallen und aus den Herden sie rauben, die im Gebirge durch des Hirten Leichtsinn zerstreut sind, die, sie erblickend, raffen jene flugs hinweg, die im Mut so verzagten. Also fielen die Danaer über die Troer. Die dachten nur an dröhnende Flucht und vergaßen den stürmischen Kampfgeist. Ajas, der Große, war stets darauf aus, den Wurfspeer zu schleudern auf den erzgewappneten Hektor. Doch der, kampferfahren, mit seinem Stierhautschild die breiten Schultern bedeckend, achtete auf der Pfeile Geschwirr und das Sausen der Speere. Freilich, da erkannte er wohl den Umschlag des Schlachtglücks, aber auch so hielt er stand und schützte die trauten Gefährten. Wie vom Olympos in den Himmel zieht eine Wolke aus dem strahlenden Äther, wenn Zeus einen Sturmwind entfesselt, so erhob von den Schiffen her sich Flucht und Gezeter, und nicht geordnet gingen sie wieder hinüber. Den Hektor trugen die Renner hinweg mit den Waffen, das troische Kriegsvolk ließ er zurück, das der Graben, der Ausgehobene, aufhielt. Viele wagenziehende Renner zerbrachen am Graben vorne die Deichsel und ließen zurück die Wagen der Herren. Heftig indes setzte Patroklos nach, trieb an die Achaier, schlimmes sinnend den Trauern, und die mit Flucht und Gezeter füllten zersprengt alle Wege. Es stoben unter den Wolken Staubwirbel in die Höhe, und die Pferde sprengten gestreckten Laufes zurück zur Stadt von den Schiffen und von den Hütten. Dorthin, wo Patroklos sah, dass das Kriegsvolk am dichtesten wogte, lenkt er mit Zuruf, und unter die Achsen fielen die Männer kopfüber aus den Wagen, und klirrend stürzten die Körbe. Geradewegs über den Graben setzten die göttlichen Renner, die dem Peleus die Götter geschenkt als prangende Gaben, vorwärts dringend, es trieb der Mut ihn Hektor entgegen, war doch sein Ziel, ihn zu treffen. Doch diesen entführten die Renner. Wie unterm Sturmwind verfinstert die ganze Erde bedrückt ist, an einem herbstlichen Tag, da herab Zeus das reißende Wasser schüttet, sobald er die Männer spüren lässt seinen Ingrimm, weil mit Gewalt auf dem Markt sie krumme Rechtssprüche fällen und das Recht vertreiben, der Götter Vergeltung missachtend. Von diesen Fluten strömen voll dahin dann die Flüsse, und es schneiden so dann die Wildbäche ab, viele Hänge, und strömen heftig tosend hinein in die purpurne Salzflut, jählings herab von den Bergen. hinschwinden die Äcker der Menschen. Also jagten laut tosend dahin die troischen Wagen. Als nun Patroklos niedergemäht die vordersten Reihen, drängt er sie wieder zurück zu den Schiffen und ließ sie, so sehr sie's wünschten, nicht zur Stadt hinaufgehen, sondern inmitten zwischen den Schiffen, dem Floß und der hochaufragenden Mauer schlug er sie nachstürmend tot, ließ sich Buße zahlen für viele. Ja, dem Pronoos traf er mit schimmerndem Speer da als erstem neben dem Schild die entblößte Brust und löst ihm die Glieder, dumpf fiel er hin. Gegen Thestor des Enops Sohn, als den zweiten stürmte er los, dieser saß in dem gut gehobelten Wagen, niedergeduckt. Es verschlug ihm die Sinne und aus den Händen waren ihm die Zügel entfahren. Der stieß aus der Nähe mit der Lanze ihm in die rechte Wange hinein und durchbohrte die Zähne, zog ihn fassend am Speer übern Wagenrand, einem Mann gleich, welcher, postiert auf felsigem Vorsprung, den quirligen Meerfisch aus den Fluten herauszieht, mit Schnur und blinkendem Haken. So zog den Schnappenden er mit dem schimmernden Speer aus dem Wagen und stieß ihn hin aufs Gesicht. Im Fallen verließ den das Leben. Dann aber traf er Euryalos gleich, der gegen ihn stürmte, mitten aufs Haupt mit dem Stein, und das brach ganz auseinander in dem wuchtigen Helm, und er stürzte kopfüber zu Boden, und der Tod ergoß sich um ihn, der Lebenszerhämmerer. Doch den Erymas dann, Amphoteros und den Epaltes und Damastors Sohn Tlepolemus, Pyris, Echios, Euhippos und Iphos und Argeias Sohn Polymelos. All diese streckte er schnell nacheinander nieder zur Erde. Wie Sarpedon die Gefährten im gurtlosen Leibrock bezwungen von des Patroklos Händen nun sah, des Menoitios Sohnes, rief er dem gottgleichen Lykiern zu die scheltenden Worte: »Schande, ihr Lykier! Wo flieht ihr denn hin? Jetzt ist Eile geboten, denn entgegen tret ich dem Mann hier, dass ich erfahre, wer da mit Übermacht wütet und schon viel Schlimmes den Troern schuf, da er vielen und Edlen bereits die Knie gelöst hat«, sprach es und sprang vom Wagen herab mit den Waffen zur Erde, und auch Patroklos, als er es sah, tat drüben dasselbe. Die aber, so wie die Geier mit krummen Klauen und Schnäbeln auf einem hohen Felsen mit schrillem Gekreisch sich bekämpfen, so stürmten diese mit wildem Geschrei nun los aufeinander. Diese erblickte voll Mitleid der Sohn des verschlagenen Kronos, und er sprach zu Hera gewandt, der Schwester und Gattin: »Weh mir, dass das Geschick Sarpedon mir, den liebsten der Männer, unter Patroklos Händen bezwingt, des Menoitios Sohnes. Mir schwankt das Herz zwischen zwei Entschlüssen, da ich bedenke, ob aus der Tränen erweckenden Schlacht ich ihn lebend entraffen und ihn versetzen soll nach Lykiens fetten Gefilden oder schon durch des Menoitios Sohnes Hände bezwinge.« Hera, mit sanftem Kuhblick, die Herrin, gab drauf ihm zur Antwort: »Was für ein Wort, Kronide, du Schrecklichster, hast du gesprochen! Einen sterblichen Mann, schon längst dem Verhängnis verfallen, willst du wieder vom Tod auf dem tosenden Kampfplatz erretten? Tu's, doch wir anderen Götter spenden nicht alle dir Beifall. Noch etwas anderes will ich dir sagen, und du prägst ins Herz dir, wenn Sarpedon du lebend in seine Heimat entsendest, so bedenke, ob dann nicht auch ein anderer der Götter seinen Sohn aus der wuchtigen Schlacht zu geleiten gewillt ist, denn es kämpfen um Priamos große Stadt viele Söhne von Unsterblichen, denen du schrecklichen Groll wirst erwecken. Aber wenn er dir lieb ist und dein Herz ihn bejammert, Ja, dann lasse ihn hier in der wuchtigen Feldschlacht erliegen unter des Patroklos Händen, des Menoitios Sohnes. Aber sobald ihn dann die Seele verlässt und das Leben, so entsende den Tod und den labenden Schlaf, ihn zu tragen bis zu des weiten Lykiens Land sie hinübergelangen, wo ihn seine Brüder bestatten werden und Vettern mit Grabhügel und Stele, denn dies ist die Ehre der Toten. Sprach's, und es fügte sich willig der Vater der Menschen und Götter. Blutige Tropfen ließ er niederfallen zur Erde, um seinen Sohn zu ehren, den ihm fern von der Heimat Patroklos töten sollte in der scholligen Troja. Als die los aufeinander Schreitenden jetzt sich genähert, da traf Patroklos den Thrasymelos, den so berühmten, der ein wackrer Gefolgsmann war, Sarpedons des Gebieters, in den Unterleib und löste ihm seine Glieder. Zwar verfehlte ihn nun Sarpedon mit dem schimmernden Speere, stürmend als Zweiter, doch Pedasos stach er, den Hengst, mit der Lanze rechts in die Schulter. Der wieherte auf, sein Leben verhauchend, stürzte dann brüllend hin in den Staub, und davon flog das Leben. Ausbrachen nun beide Pferde, es krachte das Joch, es verfingen sich ihre Zügel, als nun das Beipferd am Boden im Staub lag. Dem machte Automedon, der Speerberühmte, ein Ende, zog das langgeschliffene Schwert von der stämmigen Hüfte, sprang hinzu und hieb durch, nicht zögernd, die Leinen des Beipferds. Die wurden ausgerichtet und straff in den Zügeln gehalten. Weiter ging nun beider Kampf in lebenverzehrendem Hader. Da verfehlt ihn erneut Sarpedon mit dem schimmernden Speere, und die Spitze der Lanze flog Patroklos über die linke Schulter und traf ihn nicht. Da erhob mit dem Erz sich als Zweiter Patroklos, und nicht umsonst entfloh das Geschoss seiner Rechten, sondern traf dort, wo das Zwerchfell umschließt, den Muskel des Herzens. Und er fiel, wie die Eiche fällt oder silbrige Pappel oder die schlanke Fichte, die Zimmerer hoch in den Bergen fällen fürs Schiffbauholz mit neu geschliffenen Äxten. So lag er vor den Pferden hingestreckt und dem Wagen, brüllend und krallend in den blutigen Staub seine Hände. Wie einen Stier ein Löwe erlegt, auf die Herde sich stürzend, einen lohfarbenen Mutgen unter den Rindern mit Schleppfuß, und er verendet stöhnend unter den Kiefern des Löwen. Also war wütend der Führer der schildgewappneten Lykier, als er durch Patroklos fiel und rief den Gefährten beim Namen: »Glaukos, lieber, du Kämpfer unter den Männern, jetzt musst du zeigen, dass du ein Schwerkämpfer bist und mutvoller Krieger. Jetzt sei dir erwünscht der schlimme Kampf, wenn du schnell bist. Erst einmal sporne an der Lykier leitende Männer, allen dich nahend, dass um Sarpedon, ihren Führer, sie kämpfen, aber dann kämpfe auch selber um mich mit der ehernen Lanze, denn ich würde auch später noch Schmach dir werden und Schande, immerfort, stets, alle Tage, wenn mir die Achaier die Waffen rauben, nachdem ich gefallen am Lagerplatz bei den Schiffen. Drum halte Stand mit Kraft und Sporn an sämtliches Kriegsvolk.« Also sprach er, und ihm umhüllte der Eintritt des Todes Augen und Nase. Der aber trat mit dem Fuß auf die Brust ihm, zog aus dem Leib ihm den Speer und dem folgten Fetzen des Zwerchfells und riss zugleich ihm das Leben heraus und die Spitze der Lanze. Aber dort hielten die Myrmidonen die schnaubenden Pferde fest, die zur Flucht ansetzten, getrennt vom Wagen der Herren. Glaukos empfand, die Stimme vernehmend, entsetzlichen Kummer, und es brach ihm das Herz, da er nicht zu helfen vermochte. Und er fasste den Arm und presste ihn, denn die Wunde quälte ihn, die mit dem Pfeil ihm Teukros geschlagen, als er zum Wall hinstürmte, die Not von den Freunden zu wehren. Flehend rief er dann an den Fernhintreffer Apollon: Hör mich, o Herr, ob du irgendwo in den fetten Gefilden Lykiens oder in Troja bist. Allenthalben hörst du einen bekümmerten Mann, so wie mich der Kummer jetzt heimsucht. Denn ich hab diese schwere Wunde, und rings ist der Arm mir schlimm von stechenden Schmerzen durchbohrt, und es kann auch das Blut mir nicht mehr trocknen, und davon erlahmt bereits meine Schulter. Nicht kann die Lanze ich sicher mehr halten, und kann auch nicht hingehen und mit den Feinden kämpfen, und tot liegt der tapferste Streiter Sarpedon, des Zeus Sohn, der hilft selbst dem eigenen Kind nicht. Aber du heile, o Herr, mir diese Wunde, die Schwere, und still die Schmerzen. Gib Kraft, dass ich den Gefährten, den Lykiern zuzurufen, imstande bin und sie anspornen zu kämpfen und auch selbst um den Toten, den Hingeschiedenen, streite. Also sprach er betend. Ihn hörte Phoibos Apollon, hob gleich die Schmerzen auf und ließ an der qualvollen Wunde trocknen das dunkle Blut und legte Kampfmut ins Herz ihm. Glaukos aber erkannte in seinem Innern voll Freude, dass der große Gott ihm so schnell sein Flehen erhörte. Erst einmal spornte er an, der Lykier leitende Männer, allen sich nahend, dass um Sarpedon, ihren Führer, sie kämpften. Dann aber ging er unter die Troer mächtigen Schrittes zu Polydamas, Panthors Sohn, und dem edlen Agenor, suchte Aeneas dann auf und den erzgepanzerten Hektor, stellte sich dicht vor ihn hin und sprach die gefiederten Worte: »Hektor, du hast also jetzt die Verbündeten völlig vergessen, die doch um deinetwillen den ihren fern und der Heimat hier ihr Leben opfern. Doch du willst ihnen nicht helfen. Tot liegt Sarpedon, der schildgewappneten Lykierführer, der Lykien schirmte durch Pflege des Rechts und durch Stärke, den bezwang durch Patroklos Lanze der eherne Ares. Los, Freunde, tretet herzu! Entrüstung erfass euch im Herzen, dass die Myrmidonen ihm nicht die Waffen entreißen und den Leichnam entweihen, aus Zorn um alle gefallenen Danaer, die bei den Schiffen wir mit den Lanzen erlegten.« Sprach's, und die Troer ergriff durch und durch unerträgliche Trauer, nicht nachlassende, war er der Stadt doch ein Bollwerk gewesen, wenngleich ein Fremder. Denn viele Krieger waren gefolgt ihm, und unter ihnen war er selbst im Kampf stets der Beste. Stracks gingen sie auf die Danaer los, voller Kampfgier. Voran schritt Hektor, zürnend um Sarpedon. Die Achaier hingegen spornte Patroklos an, des Menoitios Sohn, wild entschlossen. Ajas, die beiden, sprach er zuerst an, die selber schon brannten. »Nun sei es euch, ihr Ajanten, lieb, euch tapfer zu wehren, so wie ihr früher wart unter Männern oder noch tapferer. Tot liegt der Mann, der zuerst in den Wall der Achaier hineinsprang, Sarpedon. Ach, könnten wir ihn doch packen und schänden, ihm von den Schultern die Waffen streifen und manchen Gefährten, der seine Leiche verteidigt, bezwingen mit grausamem Erze.« Sprach's, und die begehrten schon selbst zu Hilfe zu kommen. Doch als auf beiden Seiten sie starke Reihen gebildet, Troer und Lykier hier, dort Myrmidonen, Achaier, stießen sie aufeinander zum Kampf um die Leiche des Toten, furchtbar schreiend, und mächtig krachten die Waffen der Männer. Zeus aber spannte verderbliche Nacht auf die stürmische Feldschlacht, dass um den eigenen Sohn verderbliche Kampfmühe herrsche. Erst stießen die Troer zurück, die Achaier mit glänzenden Augen, denn es traf von den Myrmidonen nicht eben den Feigsten, ihn, des kühnen Agakles Sohn, den edlen Epägeus, der in Budeion früher dem Wohlbevölkerten herrschte, aber nachdem er dann einen edlen Vetter getötet, suchte bei Peleus er Schutz unter silberfüßigen Thetis. Die aber sandten ihn dann mit dem Männerzersprenger Achilleus hin nach Troja, dem Rosse berühmten, zum Kampf mit den Troern. Den traf, als nach dem Leichnam ergriff, der strahlende Hektor mit einem Stein auf das Haupt, und das brach ganz auseinander in dem wuchtigen Helm. Kopf voran, hin über den Leichnam stürzte er, um ihn ergoss sich der Tod, der Lebenzerhämmerer. Patroklos aber empfand tiefen Schmerz um den Tod des Gefährten. Grad durch die vordersten Kämpfer stürmte er, gleichend dem schnellen Falken, der vor sich herjagt den Schwarm der Dohlen und Stare. Also stießest du, Patroklos, vor, du Treiber der Pferde, gegen die Lykier und Troer, zürnend um den Gefährten. Und er traf Sthenelaos, Itaimenes eigenen Sprössling, gegen den Nacken mit einem Stein und zerriss ihm die Sehnen. Rückwärts wichen die Vorkämpfer da und der strahlende Hektor. Und soweit der Flug eines Jagdspeers reicht, eines langen, den einer schleudert, der sich erproben will, sei es im Wettkampf, sei es auch im Krieg, bedrängt von lebenzerhämmernden Feinden, so weit nun wichen die Troer und stießen vor die Achaier. Glaukos als erster, der Führer der schildgewappneten Lykier, wandte sich um und erschlug den unerschrockenen Bathykles, Chalkons eigenen Sohn, der in Hellas Häuser bewohnte und bei den Myrmidonen herausstach durch Segen und Reichtum. Diesen stieß Glaukos mitten in die Brust mit dem Speere, unvermutet sich wendend, als der ihn verfolgend erreichte. Dumpf fiel er hin, und ein heftiger Schmerz ergriff die Achaier, als der Tapfere fiel. Doch die Troer freuten sich mächtig, und sie scharten gedrängt sich um ihn. Die Achaier vergaßen aber nicht ihren Kriegsmut, grad ausstieß vor ihre Kampfkraft. Da nun erschlug Meriones einen gewappneten Troer, den Laogonos, einen kühnen Sohn des Onetor, der des Zeus Priester vom Ida und gottgleich geehrt war im Volke. Unter dem Kinnbacken traf er ihn und dem Ohr. Schnell entwich ihm aus den Gliedern das Leben und grausiges Dunkel ergriff ihn. Auf Meriones nun schoss Aeneas den ehernen Speer ab, hoffend ihn, der schildgedeckt voranging, zu treffen. Der aber sah ihm entgegen und mied so die eherne Lanze, vorwärts niedergebückt, und hinter ihm fuhr da der lange Speer in den Boden, und das Ende des Schaftes erbebte, bis dessen Drang dann erlahmen ließ der mächtige Ares. Und der Speer des Aeneas fuhr im Schwung in die Erde, als er vergeblich aus der wuchtigen Hand ihm gestürmt war. Und da wurde Aeneas zornig im Herzen und sagte: »Bald hätte Meriones, und bist du ein Tänzer, dir meine Lanze für immer den gar ausgemacht, hätte ich dich getroffen.« Und Meriones, der Speerberühmte, sagte dagegen: »Schwer wird es dir, Aeneas, wohl fallen, so kräftig du sein magst, allen Menschen die Kraft auszulöschen, die dir entgegentreten und sich wehren. Auch du bist sterblich geschaffen. Träfe auch ich in der Mitte dich mit der Schärfe des Speeres, gleich gäbest du, so stark du bist und den Armen vertrauen magst, mir den Ruhm und die Seele Hades, dem Pferdeberühmten.« So sprach er. Da fuhr ihn Menoitios, streitbarer Sohn, an: »Was, Meriones, redest du da, und bist doch ein Tapferer? Lieber wisse, nie werden die Troer vor schmähenden Worten von dem Leichnam weichen. Zuvor deckt die Erde noch manchen. Körperkraft entscheidet im Krieg, die Wortmacht im Rate. Darum gilt es nicht, Reden zu häufen, sondern zu kämpfen.« Sprach es und ging voran. Ihm folgte der gottgleiche Recke. Wie von den Bäume fällenden Männern erschallt lautes Krachen in des Gebirges Schluchten, und weither ist es zu hören, so erhob sich von denen auf breit gepfadeter Erde Lärm von Erz, Lederzeug und gut gefertigter Rindshaut unter den Stößen der Schwerter und doppelschneidigen Lanzen. Da hätte Sarpedon nun selbst ein Mann mit ganz wachen Sinnen nicht mehr erkannt, denn mit Blut und Staub und Geschossen war er vom Kopf eingedeckt bis hinab zu den Spitzen der Füße. Sie umschwirrten immer die Toten, wie wenn die Fliegen in einem Stall die milchgefüllten Eimer umsurren, wenn zur Frühlingszeit die Milch die Bottiche auffüllt, so umschwirrten diese den Toten. Aber es wandte niemals Zeus von der heftigen Schlacht ab die strahlenden Augen, sondern sah immer auf sie herab und bedachte im Herzen sehr vieles um des Patroklos Tod, hin und her überlegend, ob bereits auch ihn jetzt in der stürmischen Feldschlacht dort über Sarpedon dem Edlen der strahlende Hektor töten sollte und von den Schultern die Waffen ihm nehmen. Oder ob er noch weiteren mehre die mühvolle Kampfnot. Da er sich so bedachte, schien vorteilhafter ihm dieses, dass der tüchtige Gefolgsmann des Peleus, Sohnes Achilleus, nun die Troer erneut und den erzgewaffneten Hektor gegen die Stadt hinjage und vielen die Lebenskraft nehme. Hektor als allerersten ließ er verzagen im Herzen. Und er stieg auf den Wagen und wandte zur Flucht sich und trieb die anderen Troer zu fliehen, erkennend des Zeus heilge Waage. Da hielten auch die starken Lykier nicht stand, sondern flohen alle, als sie den König ins Herz getroffen erblickten, liegend im Haufen der Leichen, denn viele waren gefallen über ihm, als den heftigen Streit ausspannte Kronion. Von den Schultern Sarpedons nahmen die nun die Rüstung, funkelnd von Erz, diese hin zu den bauchigen Schiffen zu tragen, gab sie der streitbare Sohn des Menoitios seinen Gefährten. Und da sprach zu Apollon Zeus, der Baller der Wolken: Auf nun, lieber Phoibos, säubre vom schwärzlichen Blute jetzt Sarpedon, fernab von Geschossen. Und hast du dann weit ihn fortgetragen, so wasch ihn im strömenden Wasser des Flusses, salbe mit Öl ihn und hülle ihn in unsterbliche Kleider. Und mit raschen Geleitern entsend ihn, dass sie ihn tragen, Schlaf und Tod, die Zwillingsbrüder, die ihn dann eilends niedersetzen in Lykiens weiten und fetten Gefilden. Dort werden ihn dann seine Brüder und Vettern bestatten mit Grabhügel und Stele, denn dies ist die Ehre der Toten. Also sprach er, und willig gehorchte dem Vater Apollon und schritt hinab von den Bergen des Ida ins grause Getümmel. Gleich enthob er den göttlichen Sarpedon den Geschossen, trug ihn weit fort und wusch ihn im strömenden Wasser des Flusses, salbte mit Öl ihn und hüllte ihn in unsterbliche Kleider und entsandt ihn mit raschen Geleitern, dass sie ihn trugen, Schlaf und Tod, die Zwillingsbrüder, die ihn dann eilends niedersetzten in Lykiens weiten und fetten Gefilden. Patroklos aber rief zu den Pferden und Automedon und hetzte hinter den Troern und Lykiern her, arg verblendet. Ach, der Narr! Hätte er das Wort des Peliden beherzigt, ja, er wäre entronnen des finsteren Tods, schlimmer Göttin. Aber der Wille des Zeus ist stets stärker als der eines Menschen, der auch den tapferen Mann erschreckt und leicht ihm den Sieg nimmt, aber dann ein andermal wieder ihn antreibt zu kämpfen. So flößt auch damals er ein der Brust des Patroklos Kampfmut. Wen hast du da als Ersten und wen als Letzten getötet, Patroklos, als die Götter dich nun zum Tode beriefen? Adrastos als den Ersten, Autonoos, Echeklos ferner, Perimos dann, Megas Sohn, Melanippos und auch Epistor, aber den Elasos drauf und Mulios wie auch Pylates. Diese erschlug er, die anderen strebten zu fliehen, ein jeder. Da hätten Troja mit hohen Toren erobert Achaias Söhne durch Patroklos Hand, so tobte er rings mit dem Speere, wäre nicht Phoibos Apollon auf den trefflich gebauten Turm getreten, Verderben ihm sinnend und helfend den Troern. Dreimal stieg Patroklos auf den Vorsprung der ragenden Mauer. Dreimal trieb wuchtig wieder zurück in Phoibos Apollon, stoßend gegen den schimmernden Schild mit unsterblichen Händen. Doch als er nun das vierte Mal angriff, gleich einem Daimon, da schrie schrecklich der Gott und sprach die gefiederten Worte: Weiche, Patroklos, Zeus Entsproster, nicht ist bestimmt dir, dass dein Speer zerstöre die Stadt der mutvollen Troer, noch auch der des Achilleus, obwohl er dir weit überlegen. Also sprach er, und Patroklos wich zurück weit nach hinten, um zu entgehen dem Zorn des Fernhintreffers Apollon. Hektor hatte am skäischen Tor gezügelt die Pferde. Unschlüssig sollte zum Kampf er sie nun zurück ins Getümmel treiben oder dem Kriegsvolk den Rückzug zur Stadt hin befehlen. Während er dieses bedachte, da trat zu ihm Phoibos Apollon, einem jugendlich kräftigen Mann, dem Asios gleichend, welcher ein Onkel war des Pferdebändigers Hektor, und der Sohn des Dymas und Hekabes leiblicher Bruder, der in Phrygien wohnte an des Sangarios Strömung. Diesem gleichend sprach zu ihm da des Zeus Sohn Apollon: Hektor, was hörst du auf mit dem Kampf? Das darfst du nicht machen. Wäre ich doch, wie viel schwächer ich bin, so viel stärker als du, dann würdest du bald schwer bedauern, dass du ablässt vom Kampfe. Auf denn, treibe auf Patroklos los die starkhufgen Pferde, ob du vielleicht ihn erlegst und dir den Ruhm schenkt Apollon. Sprach's und schritt wieder zurück, der Gott, zur Kampfnot der Männer. Kebriones, dem Tapfern, befahl nun der strahlende Hektor, in den Kampf zu peitschen die Pferde. Aber Apollon ging und taucht ins Getümmel und schickte da den Argeiern schlimme Verwirrung. Doch Ruhm verlieh er den Troern und Hektor. Hektor mied die anderen danahe, tötete keinen, doch trieb er nun auf Patroklos los die starkhufgen Pferde. Patroklos aber sprang drüben vom Gespann auf den Boden, in der linken den Speer und ergriff einen Stein mit der rechten, einen kantigen Block, den grad seine Hand noch umspannte, stemmte sich fest und schmiss ihn, ohne sich lang zu besinnen. Nicht ging fehl das Geschoss, oh nein, Kebriones des Hektor Wagenlenker traf er, des ruhmreichen Priamos Bastard, welcher die Zügel hielt, in die Stirn mit dem spitzigen Wurfstein. Und beide Brauen zerquetschte der Stein, und der Knochen des Schädels hielt ihm nicht stand, in den Staub fielen nieder die Augen zu Boden, ihm vor die Füße hin. Und er, als wär er ein Taucher, stürzte vom trefflichen Wagen, das Leben verließ die Gebeine. Spottend riefst du ihm zu, o Patroklos, Kämpfer zu wagen. Ei, wie gelenkig der Mann ist, wie leicht er kopfüber hinabtaucht. Wenn er wohl einmal auch im Meer dem Fischreichen wäre, viele machte da satt dieser Mann mit der Suche nach Austern, sprenge herab vom Schiff und wogte das Meer noch so stürmisch, so wie er jetzt im Feld vom Wagen spielend hinabtaucht. Wirklich, auch unter den Troern scheint es Taucher zu geben.« So sprach er und schritt zu auf Kebriones, den Helden, ungestüm wie ein Löwe, der, die Pferche verwüstend, gegen die Brust getroffen, von eigener Kühnheit gefällt wird. So sprangst du, Patroklos, auf Kebriones zu, wild entschlossen. Hektor aber sprang drüben vom Gespann auf den Boden. Beide begannen sie, um Kebriones wie Löwen zu streiten, die auf den Gipfeln des Bergs um eine getötete Hirschkuh, beide von Hunger gepeinigt, voll hitzigen Muts sich bekämpfen. So strebten um Kebriones die zwei Entfessler des Schlachtlärms, Patroklos nun, des Menoitios Sohn, und der strahlende Hektor, gegenseitig den Leib sich mit grausamem Erz zu zerfleischen. Hektor ließ ihn, als er am Kopf ihn ergriffen, nicht fahren. Drüben hielt Patroklos ihn am Fuß, indessen die anderen Troer und Danaer kämpften in erbitterter Feldschlacht. Wie der Ost- und der Südwind im Wettstreit sind miteinander, in des Gebirges Schluchten den tiefen Wald zu erschüttern, Eichen und Eschen und Kornelkirschbäume mit biegsamer Rinde, und sie peitschen gegeneinander die ragenden Äste unter unsäglichem Tosen, so daß sie krachen zerbrechen, so auch sprangen Achaier und Troer jetzt gegeneinander, metzelnd, und keiner von ihnen dachte daran, feig zu fliehen. Zahlreich hafteten um Kebriones spitzige Speere und gefiederte Pfeile, geschnellt von der Sehne des Bogens, und viele große Steine prasselten gegen die Schilde von den Kämpfern um ihn, und er lag im Wirbel des Staubes, groß da in seiner Größe, die Rosse-Lenkkunst war vergessen. Solange aber die Sonne noch stand in der Mitte des Himmels, so lange hafteten beider Geschosse, und hinsank das Kriegsvolk. Doch als die Sonne sich neigte, zur Stund, da die Rinder man ausspannt, da waren über ihr Teil hinaus die Achaier die Stärkern. Und Kebriones, den Helden, schleiften sie fort aus dem Hagel der Geschosse, dem Troergeschrei, zogen ab ihm die Rüstung. Patroklos aber ging, schlimmes sinnend, los auf die Troer. Dreimal sprang er da an, dem schnellen Ares vergleichbar, schrecklich schreiend dabei, und tötete dreimal 9 Männer. Doch als er nun das vierte Mal angriff, gleich einem Daimon, da erschien dir, Patroklos, nun das Ende des Lebens. Denn es begegnete Phoibos dir in der hitzigen Feldschlacht, furchtbar. Doch er merkte nicht, wie der Gott im Gewühl da heranschritt, denn von dichtem Nebel umhüllt kam er jetzt ihm entgegen, trat hinter ihn und schlug auf den Rücken ihm und die breiten Schultern mit flacher Hand. Alles drehte sich ihm vor den Augen, und vom Haupt warf den Helm ihm herunter Phoibos Apollon, und dahinrollend erdröhnte er unter den Hufen der Pferde, der mit Augenlöchern versehene Helm, und besudelt wurden von Blut und Staub die Haare des Helmbuschs. Nicht statthaft war es zuvor, dass den mähnigen Helm der Staub so besudle, sondern das Haupt und die liebliche Stirn des göttlichen Mannes schützte er, des Achilleus. Damals gab Zeus ihn dem Hektor auf seinem Haupt zu tragen, denn nahe war ihm das Verderben. Und ganz zerbrach in den Händen ihm die schattende Lanze, erzbeschlagen und wuchtig und groß und fest. Von den Schultern fiel ihm der Schild mit dem Tragband zu Boden, prächtig umrandet, und ihm löste den Panzer Zeus Sohn, der Herrscher Apollon. Schwindel ergriff ihm die Sinne und löste die kraftvollen Glieder, und so stand er benommen, und in den Rücken von hinten traf ihn von nah mit dem scharfen Speer ihn ein Dardanerkrieger, Panthers Sohn Euphorbos, der all seine Altersgenossen weit übertraf mit der Lanze, der Lenkkunst und auch im Wettlauf. Damals schon hatte er 20 Männer vom Wagen gestoßen, als er zuerst mit dem Wagen gekommen, den Krieg erst noch lernend. Dieser traf dich als erster, Patroklos, Kämpfer zu Wagen. Doch er bezwang dich nicht. Er rannte zurück in die Menge, als er den eschenen Speer aus dem Leibe gerissen und hielt nicht Patroklos stand, selbst dem Waffenlosen, im feindlichen Treffen. Patroklos aber, vom Schlag des Gotts und dem Speer ganz entkräftet, wich zur Schar der Gefährten zurück, den Tod so vermeidend. Aber als Hektor den tapferen Patroklos wieder nach hinten weichen sah, vom spitzigen Erze getroffen, da kam er hergelaufen zu ihm durch die Reihen und stieß mit dem Speer ihn in den Unterleib und trieb durch und durch ihm die Spitze. Dumpf fiel er hin und betrübte schwer das Volk der Achaier. Wie einen rastlosen Keiler ein Löwe im Kampf überwältigt, auf den Berggipfeln, beide kämpfend voll hitzigen Mutes um eine kärgliche Quelle, denn beide wollen sie trinken, und den schwer Keuchenden zwingt gewaltsam nieder der Löwe, so nahm dem tapferen Menoitios Sohn, der viele getötet, Hektor des Priamos Sohn, mit dem Speer aus der Nähe das Leben. Und frohlockend sprach er zu ihm die gefiederten Worte: Patroklos, ja, da glaubtest du wohl, unsere Stadt zu verwüsten und den troischen Frauen den Tag der Freiheit zu rauben und sie zu Schiff mitzuführen zum lieben Lande der Väter. Kindskopf! Zu deren Schutz preschen Hektors Renner gestreckten Laufes dahin zum Kampf, und ich selbst rag hervor mit der Lanze unter den kampfbegeisterten Troern, der ich ihnen wehre jenen Tag der Knechtung. Doch dich fressen auf hier die Geier, Elender! Nicht hat dir, so tapfer er ist, geholfen Achilleus, der nicht mitziehend dir, als du auszogst, gewiss vielfach auftrug. Kehr mir nicht, Patroklos, eher zurück, du Treiber der Pferde, zu den bauchigen Schiffen, eh du nicht Hektors des Töters blutiges Panzerhemd um die Brust hast in Stücke zu hauen. So sprach er wohl zu dir, und du Tor ließest dich überreden. Zu ihm sagtest du, Patroklos, Wagenlenker, ganz kraftlos. Jetzt aber, Hektor, juble nur laut, denn dir hat gegeben Zeus, der Kronide, den Sieg und Apollon, die mich bezwangen mühelos, denn selbst nahmen sie mir von den Schultern die Waffen. Wären mir solche wie du selbst 20 entgegengetreten, alle hätte sie hier mein Speer gefällt und bezwungen. Nein, mir brachte den Tod Letos Sohn und das widrige Schicksal. Doch von den Menschen Euphorbos, und du erschlägst mich als Dritter. Noch etwas anderes will ich dir sagen, und du prägst ins Herz dir. Sicherlich wirst du auch selbst nicht lange mehr leben, nein. Nah steht schon der Tod bei dir und das übermächtige Schicksal von des Achilleus Händen bezwungen, des Ajakos Enkels. Also sprach er, und ihn umhüllte der Eintritt des Todes, und die Seele flog aus den Gliedern, ging rasch in den Hades, klagend über ihr Los, verlassend Mannskraft und Jugend. Doch noch zu dem Toten sagte der strahlende Hektor: Patroklos, was sagst du mir nur voraus, ein jähes Verderben? Wer weiß, ob nicht Achilleus, der Sohn der lockigen Thetis, vor mir das Leben verliert,

Zu Menelaos, dem tüchtigen Rufer, sagte der Ajas: »O du, mein Lieber, o Menelaos, nicht mehr erwarte ich, dass selbst nur wir beide aus dem Kriege zurückkehren. Nicht so sehr um Patroklos Leiche mache ich mir Sorgen, die bald die Hunde der Troer sättigen wird und die Vögel, wie ich mich sorg um mein eigenes Haupt, das Schlimmes ihm zustößt, und um deins, da die Wolke des Kriegs rings alles umdunkelt, Hektor, und uns aufs Neue erscheint ein jähes Verderben. Auf denn, rufe die Besten der Danaer, ob's einer höre!« Sprach's. Da gehorchte ihm gern Menelaos, der tüchtige Rufer, und er schrie laut den Danaern zu mit gellendem Rufe: »Freunde, der Argeier Führer, ihr und Berater, die den Atriden zur Seite, Agamemnon und Menelaos, trinken den Wein auf Kosten des Volks und gebieten den Kriegern jeder, doch von Zeus her folgt ihnen der Ruhm und die Ehre. Schwierig ist es für mich, genau jeden einzelnen Führer auszuspähen, denn so heftig lodert das Ringen des Kampfes. Komme denn jeder von selbst und entrüste sich beim Gedanken, dass da Patroklos werde den troischen Hunden zum Spielzeug!« Sprach's. Deutlich hörte es Ajas, der Schnelle, der Sohn des Oileus, und kam als erster entgegengerannt durchs Getümmel des Kampfes, und nach ihm dann Idomeneus und sein Waffengefährte, Held Meriones, gleichend dem männermordenden Ares. Wer könnte da Kraft eigenen Geistes die Namen der anderen nennen, so viele da nach diesen die Schlacht der Achaier erweckten? Nun stürmten dicht gedrängt vor die Troer, es führte sie Hektor. Wie an der Mündung eines vom Regen geschwollenen Flusses gegen die Strömung tosen die mächtigen Wogen und ringsum brüllen die ragenden Ufer, wenn draußen aufspritzt die Salzflut, so laut schrien die nahen Troer. Doch die Achaier standen fest um Menoitios Sohn mit einem Bestreben, dicht umzäunt von ehernen Schilden. Es schüttete ihnen rings um die funkelnden Helme Kronion reichlichen Nebel, da er auch vorher nicht Feind gewesen dem Menoitiaden, als der am Leben noch war und Gefolgsmann des Ajakos Enkels. Und er hasste es, dass er den troischen Hunden der Feinde werde zur Beute. Drum trieb er zu schützen ihn die Gefährten. Erst stießen Troer zurück die Achaier mit glänzenden Augen, und die gaben den Leichnam preis und flohen. Doch keinen traf ein Speer von den mutigen Troern, so sehr dies begehrten, doch den Toten zogen sie fort. Allein die Achaier sollten nur kurz getrennt von ihm sein, denn im Nu hieß sie Ajas wenden, der die andern Achaier an Aussehen und Taten übertraf, bis auf Peleus Sohn, den Mann ohne Tadel. Grad durch die vordersten Kämpfer drang er an Kraft einem Keiler gleichend, der im Gebirge die Hunde und kernigen Männer leicht zerstreut und umher sie hetzt durch waldreiche Schluchten. So trieb des herrlichen Telamon Sohn, der strahlende Ajas, zwischen sie fahrend, leicht auseinander die Reihen der Troer, die um Patroklos standen und voller Eifer drauf sannen, diesen zu ihrer Stadt zu ziehen und Ruhm zu gewinnen. Ja, da schleifte ihn schon der strahlende Sohn des Pelasgers Letos, Hippotoos, fort am Fuß durch die heftige Feldschlacht, der, um die Sehnen am Knöchel ihm einen Riemen geschlungen, Hektor zulieb und den Troern. Doch schnell ereilte ihn selber nun das Unheil, das keiner ihm wehrte, so sehr sie's begehrten. Den schlug Telamons Sohn anstürmend durch das Getümmel, aus der Nähe durch den Helm, dessen Wangenstücke aus Bronze, und es zerbarst um die Spitze des Speers der Helm mit dem Rossschweif, vom mächt'gen Speer durchschlagen und der wuchtigen Rechten, und das Gehirn quoll an der Tülle am Schaft aus der Wunde blutend empor. Gleich löste sich ihm die Kraft Aus den Händen ließ er den Fuß des stolzen Patroklos nieder zu Boden fallen und stürzte daneben kopfüber hinab auf den Leichnam. Fern von Larisas scholligen Fluren und seinen lieben Eltern galt er nicht ab, die Pflege, da kurz nur sein Leben währte, bezwungen unter dem Speer des mutigen Ajas. Hektor wiederum warf nach Ajas den schimmernden Wurfspieß, der aber sah ihm entgegen und wich knapp aus so der Lanze. Aber Schedios, Iphitos Sohn, des kühnen und stolzen, den weit besten der Phoker, der im berühmten Panopeus Häuser bewohnte und viele Männer machtvoll regierte, den traf er mitten am Schlüsselbein, das die eherne Spitze durch und durch fuhr und an der Schulter zu unterst hervordrang. Dumpf fiel er hin, und es klirrten an seinem Leibe die Waffen. Ajas wieder stieß Phorkys, den Kampfgesinnten, des Phainops Sohn, der Hippotoos deckte, mitten gegen den Magen und zerbrach die Wölbung des Panzers. Das Erz ließ die Därme blutig entquellen. Er fiel, seine Hand einkrallend, ins Erdreich. Rückwärts wichen die Vorkämpfer da und der strahlende Hektor. Laut schrien auf die Argeier und zogen herüber die Toten, beide, Hippotoos, Phorkys, und lösten die Rüstung vom Körper. Da wären jetzt die Troer, von mangelndem Kampfgeist bezwungen, vor den Ares geliebt nach Haia, nach Troja geflohen, und es hätten auch gegen den Spruch des Zeus die Argeier Ruhm dort gewonnen, durch eigene Stärke. Aber Apollon selber trieb den Aeneas, angestalt dem Periphas ähnlich, Epytos Sohn, dem Herold, der ihm beim alten Vater im Heroldsdienst gealtert und freundlich gesinnt war, diesem gleichen sprach zu ihm nun des Zeus Sohn Apollon: »Ach, Aeneas, wie wollt ihr gar gegen den Willen der Gottheit Ilias retten, die Steile? Da sah ich schon andere Männer, welche ihrer Stärke und Kraft vertrauten und Kühnheit und ihrer eigenen Zahl, und mochte ihr Volk auch sehr klein sein. Unsern Sieg aber will Zeus viel eher als den der Achaier, doch ihr selber zittert unsäglich und wagt nicht zu kämpfen«, sprach's. Und Aeneas erkannte den fernen Hintreffer Apollon, als er ins Antlitz ihm blickte und sagte laut rufend zu Hektor: »Hektor! Und sonst, ihr Führer der Troer und Bundesgenossen, schändlich wäre das jetzt, vor den Ares geliebten Achaiern hin nach Troja zu fliehen, von mangelndem Kampfgeist bezwungen. Sagt doch einer der Götter, der nah zu mir eben herantrat, noch sei Zeus der höchste Berater uns Helfer im Kampfe. Drum auf die Danaer los, und nicht sollen diese in aller Ruhe Patroklos hin zu den Schiffen bringen, den Toten«, sprach es und trat in weitem Sprung vor die vordersten Kämpfer. Die machten kehrt und traten erneut den Achaiern entgegen. Da aber stieß Aeneas Leokritos jetzt mit dem Speere des Arispas Sohn Lykomedes edlen Gefährten. Um den Gefallenen klagte von Ares geliebt Lykomedes, und er trat dicht heran und schoss den schimmernden Wurfspeer und traf Hippasos Sohn Apisaon, den Hirten des Kriegsvolks, in die Leber unter dem Zwerchfell und löst ihm die Knie. Dieser war aus Paionien, dem Schollenreichen, gekommen und war nach Asteropaios der Beste stets in den Kämpfen. Um den Gefallenen klagte der streitbare Asteropaios, auch dieser stürmte nun vor, mit den Danaern eifrig zu kämpfen, doch es gelang ihm nicht mehr, denn von Schilden waren ringsum umschlossen, die um Patroklos standen und hielten vor sich hin die Speere. Ajas ging nun zu allen heran, sie dringend ermahnend, und befahl, dass keiner nach hinten weiche vom Leichnam, aber auch kein Achaier zum Kampf vorprell vor den anderen, sondern dass sie sich dicht um den Toten stellten zum Nahkampf. So befahl der riesige Ajas. Von purpurnem Blute war der Boden durchtränkt. Die fielen nah beieinander, Tote zugleich von den Troern und starken Bundesgenossen wie von Achaiern. Denn auch die kämpften nicht ohne Blutzoll. Doch ihrer kamen viel weniger um, denn stets war's ihr Trachten, einer den andern vor jähem Tod im Gewühl zu bewahren. Also kämpften sie da gleich dem Feuer. Und nicht könnt man sagen, dass die Sonne noch heil sei oder der Mond, denn von Nebel wurden umhüllt sie, soweit in der Schlacht die Tapfersten alle den erschlagenen Sohn des Menoitios schützend umstanden. Doch die anderen Troer und gutgeschienten Achaier kämpften davon verschont unter strahlendem Himmel. Und scharfer Sonnenglanz war gebreitet, und keine Wolke erschien da über dem Land und den Bergen. Sie rasteten öfter im Kampfe, gegenseitig vermeidend, die seufzerreichen Geschosse weit auseinanderstehend. Doch litten die in der Mitte Schmerzen durch Nebel und Kampf, und es wurden vom grausamen Erze aufgerieben die Besten. Doch noch wussten zwei von den Männern, beide ruhmreiche Helden, Antilochos und Thrasymedes, gar nichts von des untadeligen Patroklos Tod, sondern meinten, noch kämpf er lebend im vordersten Kampflärm gegen die Troer. Beide, achtend auf Tod und Flucht der eigenen Gefährten, kämpften weit ab, denn so hatte Nestor es ihnen geboten, als er sie mahnend zum Kampf trieb von den Schiffen, den Schwarzen. Denen tobte den ganzen Tag des schmerzlichen Streites großer Hader, und von Ermattung und Schweiß wurden immer unablässig die Knie und Schenkel und Füße darunter und die Hände und Augen jedes der Kämpfer besudelt, um den tapferen Gefolgsmann des fußschnellen Ajakos Enkels. Und wie wenn ein Mann seinen Leuten die Haut eines mächtigen Stiers gibt, sie zu spannen, die vom Fett stark durchtränkt ist, und die nehmen und spannen sie, im Kreis auseinandertretend, und alsbald weicht die Feuchtigkeit und das Fett dringt ein, da viele dran zerren, und durch wird gespannt sie. Also zerrten sie hierhin und dorthin den Toten auf engem Raume, die beiden. Im Herzen hofften sehnlich die Troer, ihn nach Ilios schleppen zu können, doch die Achaier hin zu den bauchigen Schiffen, und um ihn tobte des Kampfes Wut. Selbst nicht Ares, der Kriegsvolkaufhetzer, oder Athene hätt sich beim Anblick beklagt, wie sehr der Zorn sie auch ankam. So spannte Zeus über Patroklos aus den Männern und Pferden an jenem Tag schlimme Mühsal. Und es wusste noch gar nichts von des Patroklos Tod, der göttergleiche Achillos. Denn sie kämpften weit entfernt von den Schiffen, den Schnellen, unter der Mauer der Troer. Das hatte er niemals erwartet, dieser sei tot, sondern dass er, wenn dicht ans Tor er gedrungen, lebend kehre zurück. Auch daran dachte er gar nicht, dass er die Stadt ohne ihn zerstöre, so wenig als mit ihm. Denn das hatte er oftmals vertraulich gehört von der Mutter, die immer wieder des großen Zeus Gedanken ihm zutrug. Damals jedoch verriet ihm die Mutter nicht so ein Unheil, wie es geschehen, dass ihm umkam der weitaus liebste Gefährte. Die aber waren um den Toten, die spitzigen Speere haltend noch immer zusammengedrängt und erschlugen einander. Und so sprach manch einer der erzumschirmten Achaier: Freunde, gewiss nicht rühmlich wär es für uns, zu den Schiffen umzukehren. Nein, hier auf der Stell soll uns alle die schwarze Erde verschlucken. Das wäre sofort für uns wohl viel besser, wenn wir den Toten lassen, den pferdebezähmenden Troern, dass sie zur eigenen Stadt ihn ziehen und Ruhm sich erwerben. Auch von den wagemutigen Troern rief da manch einer: Freunde, und selbst wenn es uns bestimmt wär zu fallen, bei diesem Mann uns allen zusammen, dass ja keiner weiche vom Kampfe. So also sprach manch einer und spornte die Kraft eines jeden. Also kämpften sie da, und krachender, eiserner Kampflärm drang durch den rastlos wogenden Äther zum ehernen Himmel. Doch des Achilleus Pferde, die fern abstanden vom Kampfe, weinten, seitdem sie die Kunde gehört, dass ihr Halter der Zügel liege im Staub, erschlagen vom männermordenden Hektor. Ja, da schlug Automedon, der streitbare Sohn des Diores, vielfach peitschend sie mit der niedersausenden Geißel, und viel sprach freundlicher auf sie ein und viel auch mit Flüchen. Weder zurück zu den Schiffen am Hellespontos, dem Breiten, wollten die beiden gehen, noch auch in den Kampf der Achaier, sondern wie eine Stele, unverrückbar verharrt, die auf dem Grab eines toten Mannes steht oder Weibes, so verharrten sie still und starr mit dem prächtigen Wagen, nieder zu Boden die Häupter gesenkt. Ihnen rannen die Tränen heiß von den Lidern herab zur Erde, so sehnlich beweinten die ihren Lenker. Besudelt wurde die üppige Mähne, die aus dem Jochring herausquoll zu beiden Seiten des Joches. Als er die Weinenden sah, erfasste Kronion Erbarmen, und er bewegte da sein Haupt und sprach zu sich selber: Ach, ihr Armen, was schenkten wir euch nur Peleus, dem Herrscher, einem Sterblichen, während ihr unsterblich seid, ohne Alter? Wohl, dass ihr unter den elenden Menschen Schmerzen erleidet, denn wahrhaftig, nichts Jammervolleres gibt's als den Menschen unter allem, was da auf der Erde atmet und wandelt. Aber wahrlich, nicht soll mit euch und dem schmuckvollen Wagen Hektor fahren, des Priamos Sohn, das dulde ich niemals. Ist's nicht genug, dass die Rüstung hat, damit grundlos sich brüstet? Euch aber will ich noch Kraft in die Knie senken und Herzen, dass ihr auch Automedon aus dem Kampfe errettet hin zu den bauchigen Schiffen. Denn Ruhm verleiht den Troern, dass sie töten, bis zu den Schiffen den gut überdeckten dringen, die Sonne sich senkt und das heilige Dunkel heraufzieht. So sprach er und hauchte den Pferden belebende Kraft ein. Die aber schüttelten beide den Staub von den Mähnen zu Boden, brachten dann leicht das schnelle Gefährt zu Achaiern und Troern, und Automedon kämpfte trotz Trauer um den Gefährten, stürmte an mit den Pferden wie unter die Gänse ein Geier. Denn ohn Mühe entrann er immer dem Kampflärm der Troer, mühelos auch stürmte er an, durchs dichte Gewühl sie bedrängend. Doch er erschlug keine Männer, wie er zur Verfolgung dahinstob, denn es war ihm nicht möglich, allein auf dem heiligen Wagen anzustürmen, zugleich mit dem Speer und die Renner zu lenken. Spät erst erblickte ihn ein Mann, ein Waffengefährte, Alkimedon, ein Sohn des Laerkes, des Sohnes des Haimon. Der trat hinter den Wagen und sprach ihn an mit den Worten: Welcher Gott, Automedon, hat nur solch nutzlose Taktik dir in die Brust gelegt, den gesunden Verstand dir genommen, wie du dagegen die Troer kämpfst im vordersten Haufen, ganz allein, wo doch dir dein Gefährte gefallen und Hektor um die Schultern mit Stolz trägt die Rüstung des Ajakos-Enkels? Ihm entgegnete drauf Automedon, Sohn des Diores: Wer könnt wie du, Alkimedon, von den andern Achaiern die unsterblichen Pferde bändigen und ihre Stärke lenken, außer Patroklos, Göttern gleichend im Rate, als er noch lebte. Doch jetzt hat der Tod ihn ereilt und das Schicksal. Aber du nimm jetzt die Geißel und die glänzenden Zügel, ich aber steige vom Wagen, um mich dem Kampfe zu stellen. So sprach er. Alkimedon sprang auf den kampfschnellen Wagen und ergriff die Geißel und Zügel geschwind mit den Händen, und Automedon sprang herab. Doch der strahlende Hektor merkte es und sprach sogleich zu Aeneas, der nahe bei ihm stand. »Du, Aeneas, Berater der erzgepanzerten Troer, eben sah ich die Pferde des fußschnellen Ajakos-Enkels hier auf dem Kampfplatz erscheinen mit ihren schwächlichen Lenkern. Die hoffe ich fangen zu können, wenn du dazu ernstlich bereit wärst. Denn stürmten beide wir an, so würden sie es nicht wagen, uns mit Gewalt entgegenzutreten in hitziger Kampfwut.« Sprach's. Und willig gehorchte der tüchtige Sohn des Anchises. Beide schritten sie vorwärts, die Schultern mit trockenen, harten Stierhautschilden gedeckt und viel Erz war darüber geschmiedet. Und Chromios zugleich und Aretos, göttlich von Aussehen, gingen mit ihnen, die beiden, und hofften sehnlich im Herzen, sie selbst zu töten und fortzutreiben, die sehnigen Pferde. Diese Narren, nicht sollten sie, ohne ihr Blut zu vergießen, von Automedon zurückkehren. Nach einem Gebet zu Kronion wurde mit Kampfkraft und Stärke gefüllt sein umdüstertes Zwerchfell. Und gleich sprach er zu Alkimedon, dem treuen Gefährten: Alkimedon, halte mir ja nicht ferne die Pferde, sondern so, dass sie dicht auf den Rücken mir schnauben. Ich glaube, Hektor des Priamos Sohn wird von seiner Kampfwut nicht lassen, bis er besteigt des Achilleus Pferde mit prächtigen Mähnen, wenn er uns beide getötet und scheucht die Reihen der Männer der Argeier oder selbst fällt bei den vordersten Kämpfern. Sprach es und rief die beiden Ajas und Menelaos: Ajas, ihr Führer der Argeier, und du, Menelaos, jetzt überlasst den Toten doch denen, welche die Besten, dass sie ihn schützend umschreiten und wehren den Reihen der Männer. Uns beiden aber, die leben, wehrt den grausamen Tag ab, stürmten doch wuchtig hierher im tränenreichen Getümmel Hektor und Aeneas, die unter den Troern die Besten. Aber wahrhaftig, dies alles liegt im Schoße der Götter, denn auch ich werde werfen. Das Weitere wird Sorge des Zeus sein. Sprach es und holte aus und warf die schattende Lanze und traf gegen des Aretos Schild den gleichmäßig runden. Der aber hielt der Lanze nicht stand, die Bronze durchschlug ihn, und in seinen Unterleib trieb er sie durch den Gürtel. Wie wenn ein junger, kräftiger Mann mit dem Beile dem Scharfen hinter die Hörner schlägt, ins Genick eines weidenden Rindes und die Sehne gänzlich durchtrennt, das springt vor und bricht nieder. Also sprang dieser vor und fiel rücklings nieder. Die Lanze war ihm ganz scharf ins Gedärm geschwungen und löste die Glieder. Hektor warf jetzt nach Automedon den schimmernden Wurfspeer. Der aber sah ihm entgegen und mied so die eherne Lanze vorwärts niedergebückt. Und hinter ihm fuhr da der lange Speer in den Boden und das Ende des Schaftes erbebte, bis dessen Drang dann erlahmen ließ der mächtige Ares. Nun wären sie mit den Schwertern los aufeinander gegangen, hätten die Ajanten sie nicht getrennt, trotz der Kampflust, die im Getümmel erschienen, folgend dem Ruf des Gefährten. Von diesen beiden verschreckt, zogen wieder zurück aus dem Kampf sich Hektor, Aeneas und der göttergleiche Chromios. Aretos aber ließen sie dort mit klaffender Wunde liegen, und Automedon, dem Ares an Schnelle gewachsen, nahm ihm ab seine Rüstung und sprach sich rühmend die Worte: »Wahrlich, da hab ich ein wenig mein Herz erleichtert vom Kummer um des Patroklos Tod, erschlug ich auch nur einen Schwächern. So sprach er und nahm und legte die blutige Rüstung auf den Wagen und stieg selbst auf, an Füßen und Händen blutbeschmiert wie ein Löwe, der einen Bullen verzehrt hat. Und um Patroklos tobte wiederum heftig die Feldschlacht, schmerzlich und tränenreich. Da weckte den Hader Athene, steigend vom Himmel, denn Zeus, der Donnerer, hatte entsandt sie, dass sie die Danaer treibe. Es hatte sein Sinn sich gewandelt. Wie einen purpurnen Regenbogen den Sterblichen ausspannt Zeus vom Himmel her, dass er Zeichen sei eines Krieges oder eines frostigen Winters, der die Feldarbeit abbricht, auf der Erde den Menschen und den Viehherden zusetzt, so umhüllte sie, dicht sich mit einer purpurnen Wolke, tauchte ins Volk der Achaier und spornte zum Kampf einen jeden. Und sie sprach, ihn ermunternd, zuerst zum Sohne des Atreus, zu Menelaos, dem Starken, denn der stand ganz in der Nähe, gleichend dem Phönix an Wuchs und unverwüstlicher Stimme: Dir, Menelaos, wird wahrlich Schmach und Schande es bringen, wenn des bewundernswerten Achilleus treuen Gefährten unter der Mauer der Troer die schnellen Hunde umherzerren. Drum halte Stand mit Kraft und Sporn an sämtliches Kriegsvolk. Zu ihr sagte darauf Menelaos, der tüchtige Rufer: Phönix, Väterchen, uralter Greis, wenn mir doch Athene Kraft verlieh dazu und die Wucht der Geschosse abhielte, dann wäre ich gern bereit, dem Patroklos Beistand zu leisten und ihn zu schützen, denn tief hat sein Tod ins Herz mich getroffen. Hektor jedoch hat die schreckliche Kraft des Feuers und hört nicht auf, mit dem Erz zu morden, denn Zeus verleiht ihm den Kampfruhm. Sprach es, zur Freude der funkeläugigen Göttin Athene, weil er zu ihr zuerst vor allen Göttern gebetet. Und sie legte ihm Kraft in die Schultern und in die Knie und schickte ihm in die Brust den kecken Mut einer Fliege, die, gleich wie oft sie auch vom Leib eines Menschen verscheucht wird, immer zu stechen begehrt, denn Menschenblut ist ihr köstlich. So erfüllte mit Keckheit sie ihm sein umdüstertes Zwerchfell. Und hin zu Patroklos schritt er und schoss den schimmernden Wurfspeer. Da war unter den Troern Podes, des Aetion Sprössling, reich wie auch tüchtig, den Hektor am meisten schätzte im Volke, war er ihm doch ein lieber Gefährte und Tafelgenosse. Den traf gegen den Gürtel Menelaos der Blonde, als zur Flucht er enteilte, und trieb das Erz durch und durch ihm. Dumpf erdröhnte sein Fall, doch des Atreus Sohn Menelaos zog die Leiche hinweg von den Troern zur Schar der Gefährten. Aber den Hektor trieb, sich nah zu ihm stellend, Apollon, Phainops gleichend dem Sohne des Asios, welcher der liebste Gastfreund von allen ihm war und in Abydos Häuser bewohnte. Dem gleichend sprach zu ihm da der Fernhintreffer Apollon: Hektor, welch anderer Achaier dürfte vor dir sich noch fürchten, wie du vor Menelaos zurückflohst, der sonst doch ein schlaffer Speerkämpfer war? Jetzt aber geht er allein mit dem Leichnam weg von den Troern und hat dir erschlagen den treuen Gefährten, der so tüchtig im Vorkampf, Podes des Aetions Sprössling. Sprach es, und Hektor, umhüllt von der schwarzen Wolke des Schmerzes, schritt durch die Vorkämpfer dann, mit funkelndem Erze gewappnet. Da nun ergriff der Kronide die Aigis, die Quasten besetzte, funkelnde, und verhüllte das Ida-Gebirge mit Wolken. Und er blitzte und donnerte mächtig und schwang diesen Sturmschild, gab den Troern den Sieg und schlug in die Flucht die Achaier. Mit der Flucht begann Peneleos nun, der Boioter, denn ihn, stets dem Feind zugewendet, traf an der Schulter, oben streifend der Speer, ihn ritzte bis auf den Knochen des Polydamas Lanzenspitze. Der traf ihn von nahm, Hektor aber stach Leitos in die Hand an der Wurzel, Alektryons des kühnen Sohn, und lähmte die Kampflust. Und der floh, um sich spähend, da nicht mehr er hoffte, im Herzen mit dem Speer in der Hand zu kämpfen gegen die Troer. Doch wie den Leitos Hektor verfolgte, traf Idomeneus ihn gegen den Panzer an der Brust, grad neben der Warze, aber am Ende des Schafts brach der Speer. Da schrien die Troer, der aber schoss auf Idomeneus, des Deukalos Enkel, der auf dem Wagen stand, und den verfehlte er knapp nur, doch Meriones Waffengefährten und Lenker der Zügel, Keuranos, der ihm aus Lyktos, der trefflich gebauten, gefolgt war. Anfangs war Idomeneus zu Fuß von den beiderseits runden Schiffen gekommen und hätte den Troern verliehen große Kampfkraft, hätte nicht Keuranos rasch ihm gebracht die fußschnellen Pferde, und er erschien ihm als Licht und wehrte den grausamen Tag ab, aber verlor sein eigenes Leben durch Hektor, den Mörder. Den traf Hektor unter dem Ohr und der Wange, die Zähne stieß der Speer ihm heraus und zerschnitt in der Mitte die Zunge. Und er stürzte vom Wagen, ihm glitten die Zügel zu Boden. Diese nahm Meriones schnell mit den eigenen Händen auf vom Boden, sich bückend zu Idomeneus dieses sagend: Peitsche sie nun, bis du hingelangst zu den Schiffen, den Schnellen, du erkennst ja auch selbst, die Kraft entschwand den Achaiern. Sprach's, und Idomeneus trieb die Pferde mit prächtigen Mähnen hin zu den bauchigen Schiffen. Schon hatte die Furcht ihn befallen, und nicht entging den kühnen Aianten und nicht Menelaos, dass nunmehr Zeus den Troern den umschwungbringenden Sieg gab. Ajas, Telamons Sohn, der Große, begann mit der Rede: Ach, verflucht, da könnt auch der ärgste Hohlkopf erkennen, dass kein Geringerer als Vater Zeus jetzt beisteht den Troern, denn die Geschosse all dieser haften, wer immer sie abschießt, sei es eine Null, sei es ein Könner, Zeus lenkt sie immer zum Ziele, uns aber fallen sie ganz ohne Wirkung zu Boden. Auf denn! Lasst nun selbst den besten Plan uns ersinnen, wie wir sowohl den Toten herausziehen, als dann auch selber Freude bereiten den lieben Gefährten durch unsere Rückkehr, die wohl voll Kummer blicken hierher und meinen, es werden Hektors des mordenden Kraft und unbesiegbare Hände nicht mehr ruhen und in die schwarzen Schiffe sich stürzen. Gäb's doch einen Gefährten, der Botschaft brächte aufs Schnellste dem Peliden, hat er doch, glaub ich, die leidvolle Nachricht, dass ihm umkam sein lieber Freund, noch gar nicht erfahren. Aber nirgends vermag ich zu sehen einen solchen Achaier, denn von Nebel umhüllt sind zugleich sie selbst und die Pferde. Zeus, Vater, du aber rett aus dem Nebel die Söhne Achaias, schaffe heiteren Himmel, und lass mit den Augen uns sehen. Und im Licht magst du uns auch vernichten, wenn's dir denn so zusagt. Sprach es, und wie er Tränen vergoß, tat leid er dem Vater, und der zerteilte den Nebel sogleich und verscheuchte die Schwaden, und die Sonne erstrahlte, die ganze Schlacht wurde sichtbar. Zu Menelaos, dem tüchtigen Rufer, sagte da Ajas: Spähe nun aus, Menelaos, du Zeusgenährter, ob lebend du noch Antilochos siehst, den Sohn des mutigen Nestor, sporn ihn, dass schnell er geht und dem kampfgesinnten Achilleus sagt, dass der weitaus liebste Freund ihm ums Leben gekommen. Sprach's, Da gehorchte ihm gern Menelaos, der tüchtige Rufer, und er machte sich auf, so wie ein Löwe vom Viehpferch, wenn er es müde geworden, die Hunde und Männer zu reizen, und sie lassen ihn nicht die fetten Rinder sich holen, wachend die Nacht hindurch. Doch der, aufs Fleisch ganz versessen, dringt jetzt an, doch er richtet nichts aus, denn massenhaft Speere fliegen ihm plötzlich entgegen, von kühnen Armen geschleudert, brennende Bündel dazu, die er flieht, so sehr's ihn gelüstet, und in der Frühe trabt er davon, im Mute bekümmert. So ging von Patroklos fort Menelaos, der tüchtige Rufer, ganz widerstrebend, denn er fürchtete sehr, die Achaier ließen infolge der schmerzlichen Flucht ihn zur Beute den Feinden. Eindringlich schärfte er ein den Aianten und Meriones, Ajas, ihr Führer der Argeier, und du, Meriones, jetzt gedenke ein jeder der Herzensgüte des armen Patroklos, denn gegen alle wußte er sanft sich zu zeigen, als er noch lebte. Doch jetzt hat der Tod ihn ereilt und das Schicksal. So also sprach er und ging hinweg, Menelaos der Blonde, ringsum sich spähend, so wie der Adler, von welchem sie sagen, dass er am schärfsten blickt von den Vögeln unter dem Himmel. Selbst aus der Höhe entgeht ihm nicht, wie der fußschnelle Hase unter stark belaubtem Gebüsch sich duckt, sondern nieder stürzt er auf ihn und packt ihn schnell und raubt ihm das Leben. So wurden dir die leuchtenden Augen, Held Menelaos, überall hingewirbelt durchs Kriegsvolk deiner Gefährten, ob sie irgendwo Nestors Sohn noch sehen am Leben. Diesen bemerkte er schnell zur Linken des ganzen Gefechtes, wie den Gefährten er Mut zusprach und sie antrieb zu kämpfen. Nahe trat zu ihm hin und sprach Menelaos der Blonde, »Komm, Antilochos, Zeus genährter, her, dass die bittere Nachricht du hörst. O, wie ich wünschte, es wär nicht geschehen. Schon wirst du auch selbst, denke ich, es sehen und erkennen, dass ein Gott jetzt gegen die Danaer Unheil heranwälzt und den Trauern der Sieg winkt. Tot liegt der beste Achaier, Patroklos, und die Danaer werden ihn schrecklich vermissen. Du aber renn zu den Schiffen Achaias und sag es Achilleus, ob er wohl eiligst die Leiche, die Nackte, rette zum Schiff hin. Aber die Rüstung, die hat jetzt Hektor, der Schüttler des Helmes.« Sprach's, und ein Schauder ergriff Antilochos, als er es hörte. Lange brachte er da kein Wort hervor, und die Augen füllten sich ihm mit Tränen, die Kraft seiner Stimme versagte. Dennoch nahm er sich Menelaos' Auftrag zu Herzen, machte sich auf und gab seine Rüstung Laodokos, seinem tüchtigen Gefährten, der ihm in der Nähe die Pferde bereithielt. Und den Weinenden trugen die Füße hinweg aus dem Kampfe, um dem Peliden Achilleus das schlimme Wort zu vermelden. Nicht aber war der Mut dir gewillt, Menelaos, Zeus Schützling, den zermürbten Gefährten zu helfen, die jener verlassen. Schrecklich vermissten Antilochos jetzt die Männer aus Pylos, sondern er trieb für sie Thrasymedes, den Edlen, zum Kampfe. Selbst aber schritt er zurück zu Patroklos wieder, dem Helden, trat rasch zu den Aianten und sprach sogleich diese Worte. »Jenen habe ich eben entsandt zu den Schiffen, den Schnellen, dass er zum fußschnellen Achilleus gehe. Doch der wird, so glaub ich jetzt, nicht ausziehen, so sehr er auch zürnt auf den göttlichen Hektor. Unmöglich kann ohne Rüstung er nämlich die Troer bekämpfen. Auf denn, lasst nun selbst den besten Plan uns ersinnen, wie wir sowohl den Toten herausziehen, als dann auch selber aus dem Geschrei der Troer dem Tod und Verhängnis entkommen.« Ihm erwiderte Ajas, der Große, der Telamonide, »Alles hast nach Gebühr du gesagt, Menelaos, Berühmter. Du und Meriones, bückt schnell euch unter den Toten, hebt ihn auf und tragt ihn fort aus dem Kampf. Doch dahinter kämpfen wir zwei mit den Troern und mit dem göttlichen Hektor, vom gleichen Kampfgeist beseelt, gleichen Namens, die wir auch sonst doch hielten, der hitzigen Kampfwut stand, beieinander verharrend. Sprach's, und die hoben den Toten mit den Armen vom Boden sehr hoch empor. Darüber schrie auf das troische Kriegsvolk, als es sah, dass weg die Achaier trugen den Leichnam. Und es stürmte heran wie Hunde, die los auf den Keiler den Getroffenen stürzen, voran jungen Männern, den Jägern. Eine Zeit lang rennen sie, lechzend ihn zu zerreißen, doch wendet er unter ihnen sich um, seiner Stärke vertrauend, weichen sie wieder zurück und stieben hierhin und dorthin. So verfolgte die Horde der Troer sie nun eine Zeit lang, zustoßend mit den Schwertern und doppelschneidigen Lanzen, aber sobald die Ajanten sich wandten und gegen sie stellten, da veränderte gleich sich ihnen die Farbe, und keiner wagte es stürmend voran, um den Toten weiter zu kämpfen. Angestrengt trugen die beiden die Leiche nun weg aus dem Kampfe zu den bauchigen Schiffen. Die Schlacht tobte in ihrem Rücken, wild wie ein Feuer, das stürmisch verbrennt die Städte der Menschen, wenn es sich plötzlich erhob und die Häuser zerbersten im großen Feuerglanz und brausend facht es an noch die Windwucht. So folgte denen von Pferden und Lanzen kämpfenden Männern unaufhörlicher Lärm, wie dahin des Weges sie schritten. Und wie Maultiere unter Aufbietung all ihrer Kräfte vom Gebirge herab auf holprigem Pfad einen Baumstamm schleppen oder ein mächtiges Schiffsholz, und drinnen birst ihnen vor Ermattung und Schweiß das Herz, da so hart sie sich mühen, so trugen diese eifrig den Leichnam. Aber dahinter hielten den Feind die Ajanten ab, wie ein waldiger Berggrat aufhält das Wasser, der weithin sich erstreckt durch die Ebene und der auch die leidige Strömung mächtiger Flüsse aufhält und allen sogleich den Lauf zur Ebene zurückdrängt. Und sie durchbrechen ihn nicht und strömen sie an noch so wuchtig. Also drängten zurück die Ajanten, die kämpfenden Troer, immer nach hinten, die dicht sie verfolgten, voran vor den andern zwei, Aeneas, Anchises Sohn und der strahlende Hektor. Wie eine Wolke von Staren dahinzieht oder von Dohlen, wirr durcheinander schreiend, sobald sie von weitem den Habicht sehen, wie er naht, der blutigen Tod bringt den kleineren Vögeln, so nahmen vor Aeneas und Hektor die jungen Achaier wirr durcheinander schreiend Reißaus und vergaßen den Kampfgeist. Und viele der schönen Waffen fielen da rings um den Graben von der danaher Flucht. Doch kam der Krieg nicht zur Ruhe.